In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Greetings! Hier ist Dieter! Ja, so ist schon mal besser, Ricky. So ist schon mal besser. Also die Scheiße von eben, die gebe ich mir nicht nochmal. Ja, wirklich. Aber es ist mir ein persönliches Anliegen. Einfach. Nee, ich schweife jetzt nicht schon wieder an so eine Scheiße ab. Es ist keine Scheiße. Man muss sich, aus meiner Sicht muss man sich klar positionieren. Und wir sind eindeutig gegen das rechte Drecksviehzeug, was da, oh, jetzt habe ich natürlich, wir sind auf jeden Fall gegen Nazis. Das möchte ich hier nochmal klarstellen. Und ich möchte auch sagen, dass die Leute da mit dem Hitlergruß in Chemnitz, ich möchte das sagen, eure Eltern sind auf die Straße gegangen und haben gegen das oder haben für das protestiert, was ihr jetzt verachtet, nämlich den Freiheitsgedanken. So sieht es nämlich mal aus. So. Und da sollte man sich schämen, egal ob man Deutscher ist oder sonst irgendwo herkommt. Sowas gehört sich einfach nicht. Wir Menschen sind letzten Endes alle gleich. Das muss mal gesagt werden. Weiß es vielleicht noch nicht jeder. Jojo, letzte Folge hatten wir noch das Thema, dass Ricky renitent ist. Und er ist es, definitiv. Ja, ja. Du musst das ja auch mal so sehen. Aber ohne das, würde genauso ein Mosaiksteinchen fehlen. Genau das macht jedes Mal das aus. Genau das ist es, was uns von diesen ganzen Zettelfritzen abhebt. Du hast eben gesagt, du bist so gut vorbereitet. Das ist top, weil du natürlich auch, das weiß ich, jemand bist, der gerne fundiertes Wissen anbringt. Du weißt aber genau, dass es bei mir genau umgekehrt ist. Ich krieg ein Wort zugeschmissen und rede eine halbe Stunde darüber, so als ob ich mich da auskennen würde und hab's nie gesehen. Aber genau so ist bei Ricky eben das, dass dieses, auch wenn es immer ein bisschen humoresk angehaucht ist, immer eine wahre Aussage betrifft. Wenn es um Chemnitzer, Horst Seehofer und an Angelique Merkel geht, es ist immer humoresk, muss ich sagen. Ja, ich muss aber sagen, mir ist es ein persönliches Anliegen, weil ich ja Wurzeln habe in der wunderschönen DDR. Achso, ich dachte in Chemnitz selbst. Nee, aber mich kotzt es halt so an, dass es dann oft so heißt, da drüben im Osten, ja. Also ich meine jetzt, man kann manche Dinge natürlich nicht von der Hand weisen, dass es da vielleicht offen zur Schau gestellten Rassismus gibt, das möchte ich noch nicht mal in Abrede stellen. Aber ich weiß halt, dass Leute, mit denen ich mich da ab und zu mal umgebe, nicht so radikal denken, wie das so nach außen dargestellt wird. Die Außendarstellung solcher Szenen, solcher Sachen ist auch immer ein bisschen schwierig. Nicht nur jetzt in der Sache, die da natürlich total hirnrissig ist, aber weil vieles halt auch, und da sind wir auch bei dem Thema Fake News, weil vieles anders dargestellt wird oder beziehungsweise anders aufgenommen wird und dann anders dargestellt wird. Da kann man zum Beispiel dieses Bild nehmen, da habe ich gestern noch was zu gesehen. Ihr kennt doch bestimmt beide dieses Bild, als Obama in der ersten Amtseinführung eingeführt wurde, wo diese Menschenmassen da stehen und dann dieses Bild, als Trump dann eingeführt worden ist und kein Mensch da sozusagen fast stand. Ja. Das ist überhaupt nicht, im ersten Moment denkst du, boah, da sieht man ja, die Amis, die haben ja echt was gegen den Trump. Nee, bei dem einen war es schönes Wetter, bei dem anderen war es beschissenes Wetter. Bei dem einen war es so, dass es 10 Minuten vor dem Schwur war, bei dem anderen eine Dreiviertelstunde davor. Bilder sagen uns manchmal nicht viel aus. Und wenn ich dann so bekloppte Bilder wie auf RTL sehe, dann ist auch die Aussage des Journalisten danach zu sagen, ich habe das ja nicht mitbekommen, was der da gemacht hat. Der Typ, der war auf so viel Sachen drauf, der muss so gestunken haben, Alter. Hast du die Pupillen von dem Typen gesehen? Der war sowas von drauf. Der hat sowas von geschmissen. Und dann zu sagen, ich habe das nicht mitbekommen. Warum hat der sich nicht mal direkt da positioniert? Immer ja, Schiss hatte. Ja, wovor denn? Vor zwei Typen? Nein. Dass er von denen einen auf die Fresse kriegt. Aber ja, da muss man sich trotzdem mal dagegen stellen. Mann, scheiße, dann kriegst du eins auf die Fresse. Dann hast du halt mit Mitte 30 Zahnersatz. Gebe ich dir recht, aber mach das mal, wenn da... ich gebe dir recht. Ich bin bei dir, aber mach das mal, wenn da wirklich 3-4 Leute um dich herum stehen. Also ich das habe ich nicht, gemacht, deswegen habe ich jetzt Zahnersatz. Ja. Ich mag Antifa, Pocho. Ich sag ja, ich widerspreche dir nicht, aber ich kann verstehen, dass so ein angefettelter 50-Jähriger da ein etwas anderes. Dann hat er tatsächlich aber einen falschen Job ausgesucht. Da gebe ich dir unter Umständen recht, ja. Ich wollte noch mich kurz erklären, weil ich ja einschränkend, ich habe mich ja nicht oder ich habe ja nicht ganz klar ausgedrückt, dass die Leute, also ich sage jetzt mal, Familienangehörige sich gänzlich dagegen stellen, gegen das rechte Gedankengut und AfD, denn so ist es nicht. Ich wollte zuerst so tun, als wäre es so, aber ich dachte, nee, das ist ja heuchlerisch. Es ist wirklich so, dass es da drüben einfach diese Meinung, also nur in meinem familiären Umkreis gibt, dass eine gewisse Gefahr von den Ausländern ausgeht. Und ich versuche natürlich dann immer wieder dagegen zu wirken. Kannst mit du nicht. Den, nee, weil die Aussage ist ja immer wieder gleich, Ausländer raus, und du kannst ja 5000 Argumente bringen, die kommen halt immer wieder mit Ausländer raus. Ja, genau. So, aber ein bisschen, jetzt keine Sorge, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Verständnis habe für Rechte, aber ich kann mir vorstellen, warum sich so ein Gedankengut aufbaut. Denn ich war mit meiner Tochter ja in Leipzig auch unterwegs, war nicht nur im Zoo, sondern auch in der Stadt. Und da bot sich mir folgendes Bild. Wir saßen da Open Air in so einer Pizzeria, und da konntest du halt so die Fußgängerzone Leipzig gut beobachten. Und da war ein hoher Migrantenanteil, was völlig normal ist für Großstädte, also für mich jetzt als Stuttgarter schon gar kein ungewöhnliches Bild, aber also wirklich gefühlt wurde jede jüngere Dame von den Typen da angelabert. So, auch das ist für mich jetzt noch nicht so ungewöhnlich, weil ich kenne das auch von Stuttgart, und ich mache da auch einen Unterschied, das hat für mich nichts damit zu tun, dass es Ausländer sind, sondern das ist ein gewisses Assi-Problem, ja, also das ist, da sitzen nämlich wahrscheinlich auch nochmal 40% oder 60% von denen, das kann ich nicht, man kann es halt nicht hundertprozentig beurteilen dann letzten Endes, deswegen, was weiß ich, aber ein Großteil sitzt halt einfach nur da und macht nichts, du kriegst halt die 5 Leute mit, die ständig das Maul aufmachen und hast dann das Gefühl, ja guck mal, da sind sie wieder, die Ausländer, aber es ist letzten Endes ein kleiner Teil, aber das Bild vermittelt sich dir, wenn du in der, also mir jedenfalls, wenn du in der Leipziger Fußgängerzone mal eine Pizza essen gehst. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass es für so jemanden, der das häufiger um sich hat, dass er sich dann halt leicht macht und sagt, guck mal, wie die sich hier aufführen. Und dann kommen natürlich noch so Fälle wie in Chemnitz mit dazu. Hier siehst du, es war wieder der Iraker und was war's? Noch ein Syrer. So, zack, auch wieder Klischee bedient letzten Endes. Das ist im Gegensatz dazu, unzählig tausende viele Ausländer gibt, die hier überhaupt niemanden haargrümmt, das wird natürlich so nicht gesehen. Aber genau das ist doch die braune Falle. Ja, natürlich. Genau das, was du sagst, ist die braune Falle. Ja, ich weiß das. Und dass du nicht so bist, das weiß ich mit jedem Wort. Und ich weiß sogar, dass du ganz im Gegenteil so bist und das immer warst. Aber ich kann auch nachvollziehen, was du jetzt als Einschränkung gesagt hast, dass es Menschen gibt, die sich dadurch runterziehen lassen, beziehungsweise auch zu solchen Äußerungen hinziehen lassen. Nichtsdestotrotz ist es genau bei mir in dem Thema so wie mit Antisemitismus. Nämlich folgendes. Ich habe nicht einen, der den jüdischen Glauben so auslebt, dass ich ihn als Juden erkennen würde in meiner ganzen Umgebung. Ever. In meinem ganzen Leben. Habe ich noch nicht kennengelernt. Wie soll ich etwas wie von Antisemitismus verstehen? Und ich habe noch nie es so empfunden. Und ich verstehe aber deine Aussage darin, dass man diese Aussagen bzw. diese Gedanken manchmal hat, davon kann sich kein Mensch freisprechen, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Du kannst so links oder so pro Immigration sein, wie du willst. Irgendwelche Sachen kommen dir immer in den Kopf. Ich könnte dir auch 1000 Beispiele nennen. Weißt du warum? Weil ich 2000 Leute am Tag sehe. Ja, du findest für alles ein Beispiel, ja. Genau, du findest für alles ein Beispiel. So. Und ich habe ja zum Chris auch mal gesagt, das muss ich kurz noch sagen, und zwar bei WhatsApp, habe ich mal gesagt, auch ich hätte wahrscheinlich ein Problem damit, wenn man jetzt sagt, gegenüber von meiner, oder ja, auf der anderen Seite meiner Straße wird jetzt eine Asylunterkunft eröffnet mit 60 Syrern, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mir auch vor ein paar Wochen schon mal Gedanken drüber gemacht, über genau diese Aussage, und habe mir so gedacht, ja, aber ich hätte auch ein Problem damit, wenn da 60 deutsche Männer einziehen. Also es ist für mich jetzt gar nicht so sehr der Ausländer, der da drüben einzieht. Das ist nämlich dann der Gedankengang, den du noch zu Ende führst. Die anderen schaffen diesen Weg aber nicht mehr. Die hören bei dem vorigen Gedankengang auf. Und ja, dann ist genau, die Meinung in Stein gemeißelt. Punkt. Das ist die braune Falle. Und dann wollte ich noch was, da muss ich euch mal fragen, kann das vielleicht sein, dass es in der ehemaligen DDR auch damit zu tun hat, dass es das eher aus den Fugen gerät, dass man klarere Vorgaben von der Regierung erwartet und gewohnt ist? Weil bei uns war ja alles absolut, bei uns in der DDR. Ich meine, ich habe nur 9 Jahre davon miterlebt, aber man hört ja dann auch viel und unterhält sich mit den Eltern etc. Aber es gab ja, da gab es letzten Endes nicht irgendwie die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Ich habe das ja gerade eben schon zu Beginn gesagt. Und da gab es halt klare Vorgaben. Wer sich nicht an diese Vorgaben hält, der hat ein massives Problem. Also wir reden ja nicht nur von mal auf die Finger klopfen, sondern das kann dir ja ein schönes Leben letzten Endes vermiesen. Es war ja auch so, dass dadurch dein ganzes soziales Ansehen dann da gelitten hat. So, und kann das sein, dass es damit zu tun hat, dass die einfach dieses aus meiner Sicht manchmal gar nicht so blöde Verhalten von Merkel, dass sie sagt, ich guck mir das erstmal an, als Schwäche ausmachen und sich nicht ordentlich gemaßregelt fühlen, möchte ich mal so sagen, und dann denken, ja, dann müssen wir das Heften des Handels in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ich versuch's mir halt zu erklären, warum ist das da so? Ich meine, hier gibt's ja bei uns in Baden-Württemberg gibt's ja auch genügend Rechte, die das aber, sag mal so nach außen hin offensichtlich besser verschleiern können. Also vielleicht hat man sich auch eher dran gewöhnt. Also man versucht ja Antworten zu finden, warum das so ist. Ja, sicher. Jetzt ist, wenn man eine Antwort darauf hätte, dann würde es das ja nicht geben. Besonders nicht mehr hier bei uns. Na, geben vielleicht schon, aber vielleicht könnte man besser damit umgehen. Also vielleicht könnte man nicht besser, also nicht das besser ertragen, sondern überhaupt diese Umgangsweise damit. Weißt du, ich frage mich halt, ab wann ist der Punkt gekommen, wo man wirklich massiv einschreiten muss? Also dieses typische Thema, man sollte warten, oder man sollte nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist, so in der Art. Richtig, ja. So, wann ist dieser Punkt? Das fragt man sich schon. Der ist schon lange überschritten. Da bin ich. Der ist in dem Moment überschritten worden, als die AfD in den Bundestag gewählt wurde. Ich sag mal so, ich kann es ja jetzt nicht widerlegen, aber ich hoffe einfach, dass es nicht so ist. Weil ja, aber ich gebe dir die Antwort, das ist meine Meinung, das ist halt bei einer politischen Diskussion so, dann natürlich kannst du recht haben, natürlich kann ich recht haben und auch vielleicht hat dann der Anhänger X recht, aber meine Meinung ist, dass als eine klar dargestellte, am rechten Rand angeäußerte oder angesiedelte Partei in den Deutschen Bundestag einzieht, mittlerweile bei Umfragen einen Wert von über 20% hat, da muss jedem klar sein, dass die Lawine schon lange rollt und irgendwann ist so eine fucking Lawine halt einfach nicht mehr aufzuhalten. Und wie man sieht, bei uns hat das schon mal ganz gut geklappt. Da sollte man Angst vor haben. Ja, genau. Das ist ja vielleicht, deswegen will ich es vielleicht auch so gar nicht wahrhaben, wie man es dann auch hier und da mal liest. Weil das ist ja auch interessant. Das wird ja nicht, aus meiner Sicht wird das ja so in den Medien gar nicht kommuniziert. Also wenn du jetzt so eine Tagesschau anguckst oder so, da wird ja schon versucht, immer noch gleich so unterschwellig mitzugeben, ja, wir wissen, ist ein bisschen momentan schwierig da, aber da müssen Sie sich jetzt keine Sorgen machen. Also es wird gleich versucht, so zu beruhigen. Und manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht wäre es besser, nicht zu beruhigen, sondern zu alarmieren. Thema Brennpunkt. Ja, jetzt auch heute das große Ding, warum gibt es da keinen ARD-Brennpunkt zu? Aber wenn Jogi Löw bei der WM ausscheidet, dann ist das im Endeffekt eine Sondersendung über die ganze Nacht hinweg wert. Und genau das ist so, wo ich mir gerade momentan denke, ja, vielleicht wäre es jetzt einfach mal auch an der Zeit, mit Sondersendungen zu kommen, egal wie dumm das letzten Endes ist. Also lieber lasse ich mich danach auslachen, dass ich paranoid bin, als dass es in die andere Richtung geht. Also weißt du, ich meine, du kannst ja viel mehr verlieren als letzten Endes du jetzt aufs Spiel setzt, wenn du dich mal einmal zum Horst machst und das Thema viel zu groß aufbauscht, als es ist, dann gibt's ja immer wieder auch diese Meinung, ja, man darf diesen rechten Idioten keine Plattform bieten. Ja, dann sammel doch einfach mal ein paar interessante, lustige Menschen und macht euch über die lustig, weil das ist für mich auch immer noch eine Art und Weise, mit sowas umzugehen, dass man sich bloßstellt. Ja, richtig. Aber auch das fehlt mir, also weil es ist immer noch derselbe Scheibenwischer-Humor, der da über Nazis gemacht wird. Da gefällt mir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, aber dieser jüdische Humor etwas besser, weil der ist so, wie kann ich das am besten beschreiben? Der tut weh. Also weißt du, wer das am besten verkörpert für mich? Hagen Räther. Der schafft das. Du lachst, denkst drüber nach und erschrickst dich, dass du drüber lachst. Ja. Kennst du Hagen Räther? Ja, stimmt. Ja. Und das gefällt mir an ihm. Also er schafft es immer wieder, dass du denkst, scheiße. So, und das ist eigentlich genau die Art und Weise, wie ich denke, dass man damit vielleicht umgehen könnte. Es wäre nur ein Versuch, ob es dann letzten Endes funktioniert, sei dahingestellt. Das Problem ist, dass viele Leute halt dann denken, die dagegen sind, Ignoranz wäre eine Art und Weise, damit umzugehen. Lange vorbei, man kann es nicht mehr ignorieren. Vielleicht, und das sieht man an solchen Sachen. Vielleicht, weil man ja eben auch mit Diskutieren nicht weiterkommt. Also dir sind ja so, die Zeiten sind vorbei, wo du mit Diskutieren immer was hättest erreichen können. Du kannst mit Extremisten nie diskutieren, eben. Und das sind Extremisten. Ja. Aber das macht dich ja auch, das entmachtet dich ja auch ein Stück weit. Du bist ja du bist ja im Endeffekt gar nicht in der Lage, dagegen etwas zu tun. Mhm. Also außer das, wie gesagt, klar auszusprechen, dass wir so nicht sind. Und ich hoffe, dass es auch irgendwann, wenn das jetzt zunehmen sollte, immer weiter, dass es dann auch endlich mal wieder so Bilder gibt, wie in der Zeit, als auf einmal wieder Asylantenheime gebrannt haben in den 90ern, dass hier Lichterketten oder sowas, also irgendwas muss da mal passieren. Vor allen Dingen, ja, wir können ja mal auf Fußball überleiten. Was meinst du, wie froh der Typ in der bepissten Jogginghose ist, dass jetzt sowas stattfindet, dass sein Bild nicht mehr da ist? Ja, mag der. Ja, aber da können wir ja mal hin überleiten, dass Fußballvereine, also jetzt endlich mal ein ganz klares Zeichen setzen. Es kann doch nicht sein, dass Frankfurt fast wie so ein Einhorn durch die Bundesliga reitet, als einziger Verein, der sich klipp und klar dagegen stellt. Also in der Bundesliga, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob es nicht noch andere Vereine gibt. Bei Freiburg könnte ich es mir auch vorstellen, dass die da sich ziemlich deutlich dazu äußern. Aber dass einfach auch da von der Seite, dass es gesellschaftlich einfach wieder dahin gerückt wird, wo es hingehört, nämlich in die unterste Schublade. Also sprich, verachtet wird wie sonst nur was. Und wenn das bedeutet, dass sich vielleicht Anhänger von dem Verein abwenden, was ich mir nicht vorstellen kann, dann soll es dann halt eben so sein. Ja. Also es gibt einige Vereine, die den Davidstern im Wappen tragen. Ich glaube, also jetzt behaupte ich das einfach mal, dass das Stuttgarter Kickers-Wappen zum Beispiel, ist das ein Davidstern? Könnt ihr mal googeln, aber das ist, für mich sieht das so aus, als ob das, seht ihr das gerade? Hallo? Ja. Der Chris ist da schon wieder auf The Zone. Ich habe da völlig verloren für die Sendung. Wir haben über dieses Thema schon WhatsApp-Stundenausgaben gemacht. Ja, aber man muss es immer wieder sagen. Ja. Aber guck mal, ist das ein Davidstern bei den Stuttgarter Kickers im Wappen? Ist es? Hast du es wirklich angeguckt? Nein, natürlich nicht. Ich spiele gerade eine Runde Cookie Jam. Ja, ich finde. Ja, ich glaube, das ist der Moment, wo man aufpassen muss, wenn man sagt, ich kann das nicht mehr. In der Familie kann ich es verstehen, weil da wirkt es wirklich wie ein Kampf gegen Windmühlen und man, also für mich, ich sag mir dann immer, ja gut, ich meine, jetzt hier mein Onkel oder so, der wird jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zum Äußersten greifen und irgendwelche Asylantenheime anzünden oder so. Aber wenn einem hier vielleicht mal 10 Leute zuhören, vielleicht ist ja einer dabei, der sich überlegt, auf die Straße zu gehen und gegen Ausländer zu demonstrieren. Vielleicht geht er da nicht hin. Vielleicht ist das dann schon der minimale oder die minimale Reichweite, die wir ausnutzen können. Ja. Na gut, sonst, wie ist es bei euch gewesen? Ja, ja, ist scheiße. Also wie gesagt, man muss sich davon auch nicht sein Leben dann runterziehen und auch keinen Podcast runterziehen lassen. Ich finde, da kann man dann auch einfach einen klaren Schnitt machen und sagen, hier, Cyberpunk 2077, was Chris da reingeschickt hat. Hast du es dir angeguckt, Ricky? Hype dich das? Ich habe nur ein kurzes Video dazu gesehen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt müssen wir echt einen harten Cut machen. Aber ich sag's, wird jetzt ein harter Cut und bitte seid jetzt da nicht beleidigt oder sonst was. Ist scheißegal. So, also ich habe schon ein Problem damit gehabt, wo ich diese Frau da gesehen habe mit diesen komischen Titten und mit dieser reinrasierten Frisur. Da hat mich das Spiel sofort verloren. Und das, um Gottes Willen, du hast ja gar keinen Zugang zu dieser Materie. Nö. Weil für mich, ich sehe das so und denke mir so, okay, was, ich weiß, also für mich weiß ich genau, was die für Leute jetzt gerade ansprechen und da bin ich raus. Das ist mir zu wenig. Also, weiß ich nicht, das war mein erster Gedanke. Ich komme auf das Spiel noch nicht so richtig klar, so möchte ich es mal sagen. Ich glaube, das ist einfach zu tiefgehend, oder? Also, hast du ein RPG schon mal exzessiv gespielt? Ist der Witcher sowas? Witcher 3? Ja, aber ich meine wirklich exzessiv, so richtig exzessiv. Was heißt, wie viele Stunden? Also 50 Stunden habe ich beim Witcher investiert. Nee, das ist nicht exzessiv. Was ist exzessiv? Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Da hat auch jeder sicher andere Standards. Aber für mich ist es GT Sport zum Beispiel. Das zocke ich halt wie ein Wahnsinniger. Ja, wenn du da so 4, 5, 6 Stunden am Tag investierst, würde ich sagen. Ja. Also 4, 5, 6 Stunden, da. Wahrscheinlich schaffst du das durch deinen Alltag nicht. Kann ich total nachvollziehen. Aber weißt du, mich stören halt Menschen in meinem Bekanntenkreis, die 2 Stunden freitags FIFA spielen und sich als Zocker bezeichnen. Das kotzt mich halt an. Ja, aber weil Zocker vielleicht mittlerweile sowas geworden ist wie so ein Begriff Nerd oder so. Also es bezeichnet eigentlich nur, also nicht mehr so das, was es früher bezeichnet hat, sondern mehr so eine abgekürzte Form, um mitzuteilen, dass du heute Nachmittag Computerspiele spielst. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ja, aber es ist halt genauso wie wenn in der Zeit, als ich damals so mit, Gott, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, wenn man auf Partys gegangen ist und einen anderen Musikgeschmack hat. Und das war bei mir immer der Fall. Und irgendwann Mitte der 90er fand ich eine Band cool, die dann später ein bisschen berühmt wurde. Die hieß Crazy Town. Ich weiß nicht, ob die einem von euch noch was sagt. Ja. Und Butterfly gemacht? Genau, die haben Butterfly gemacht, richtig. Und der Sänger hatte so eine schöne Asiatin als Freundin. Ja, toll, ne? Ja. Wunderbar, ja. Auf jeden Fall war es so, dass ich mit noch weiß, dass ich, da muss ich also schon so 18 gewesen sein, und ja, das ist dann 20 Jahre her, dass ich mit dem, dass man bei dem Treffen, wo man sich mit den ersten Autos getroffen hat, dass ich dieses Lied laufen hatte und die Leute alle gesagt haben, Scheiße, mach den Kacke aus. Und dann kam Butterfly raus. Und auf einmal war die Band ja so geil. Dieses sein Fähnchen nach dem Wind richten, das ist mir so, das ist fast so schlimm wie Doppelmoral, wirklich. Das ist, also wie gesagt, darum stört mich das manchmal ein bisschen, um nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Videospiel. Ich muss sagen, meine Meinung dazu, und darum bin ich aber auch auf Chris' Meinung gespannt, wenn die das wirklich so durchziehen, wie die das in dem Video zeigen, und das nur der Anfang ist, dieser Tiefe, die dieses Spiel darstellen kann, dann kann das etwas sein, was mir wirklich viele, viele Stunden rauben wird. Also in die 1000 Stunden kann ich mir bei so einem Spiel locker vorstellen. Aber auch schon eine Härte, weil 1000 Stunden in einem Spiel versenken, da 1000 Stunden bei CSGO. Da wirst du wahrscheinlich in deiner Bubble mehrere haben. Ich spiele eben, das ist, genau, das ist meine Bubble, genau. Ja. Ich glaube ich. Monat 3 Stunden. Maximal. Nee, aber jetzt zu Cyberpunk 2077, um endlich mal zum Fußball zu kommen, was ich da bei der Gamescom gehört habe von den ganzen Wichsern da, ganzen Podcasts und so, dass das grafisch ja eigentlich so gar nicht machbar ist auf der aktuellen Konsolengeneration. Also mich hat's grafisch jetzt nicht weggehauen, das wird sicherlich nicht so flüssig laufen, da bin ich mir sicher, auf keiner PS4 Pro und auf keiner Xbox One X. Aber ich fand's unterhaltsamer, als ich eigentlich dachte, weil ich, es war ja immer so, im Köpfchen hatte ich immer so ein Witcher 3, was ich unsagbar, unendlich langweilig fand. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie unfassbar ich mich durchgekämpft habe bis zu diesem ersten Greif und ich mir dann dachte, scheiße, ist das Spiel langweilig. Da bin ich der einzige Mensch auf der Welt, ich weiß. Aber als ich dann gehört habe, dass es einfach so ein qualitativ hochwertiges Rollenspiel ist, wie Witcher aus der Ego-Perspektive im Blade Runner Style, das könnte, weiß ich auch nicht. So, ich fand Blade Runner 2049 ziemlich geil und fand das jetzt besser, als ich eigentlich dachte, es gut zu finden, aber es fand es jetzt nicht so geil, dass ich da völlig ausmarke. Also ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, weil auch mein Leben ist gar nicht mehr designt, um ein Spiel länger als, ich habe das God of War durchgespielt, wie lange hat man dafür gebraucht? 10 Stunden? Länger werde ich da, ich werde nie wieder wahrscheinlich in meinem Leben länger als 10 Stunden an dem Spiel sitzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich verstehe, wenn man es abfeiert. Du feierst es schon ab oder bist du ein bisschen enttäuscht? Ich jetzt? Ja. Nee, ich feiere das schon ab. Also, ich kann ein Spiel sehr schnell abholen. In den letzten Tagen passiert mit Scum. Ja. Ob du da schon was von gehört hast. Ja. Wenn es halt in die Art Spiele passt, die ich gerne spiele, und es dann dazu kommt, dass mich dann ein Spiel richtig, richtig abholt. Und damit meine das Spiel, mir gefällt der Soundtrack. Es geht so weit, dass ich denke, das muss unbedingt auf den Stick drauf fürs Auto, wo ich morgens zur Arbeit fahre. Ja, ich habe so einen Stick. Das kam ist doch dieses Third-Person-Shooter-Ding, ne? Genau, das ist so ein Open-World-Spiel wieder und so. Und das hat es auch ganz schnell geschafft, mich abzuholen. Mhm. Also wenn die Macher jetzt Dieter hören, bitte schickt mir einen Key. Danke. Ist das noch eine Beta? Ja. Oder Early Access? Ja, noch gar nicht raus. So. Was ist denn nicht im Early Access? Ja, noch? Was ist? Selbst Dieter. Dieter ist Early Access. Ja. Early Access. Ist noch 0.89 oder sowas. 0.89, genau. Noch nicht Beta, ist Pre-Alpha. Ja, ist Pre-Alpha. Ja. Was Sie hier hören, liebe Hörer, ist Pre-Alpha-Footage. So, kommen wir jetzt zum Dieter der Woche? Nee, wir kommen erstmal zum ersten Bundesliga-Spieltag, oder? Ich bin so entschleunigt, ich glaub dir gar nicht. Ihr habt es wirklich geschafft, in 25 Minuten mein Leben zu zerstören. Was wolltest du jetzt schon wieder erzählen? Ist da irgendwas passiert? Über Fußball wollte ich reden, ihr gottverlassenen Nuttensöhne. Was ist denn da los? Hä? Ja, was da los ist? Ja, dass der nicht gerne über Fußball redet im Moment, ist doch klar, oder? Für mich hat die Bundesliga noch gar nicht begonnen. Ach so, ja. Ach so, natürlich. Und der DFB-Pokal ist schon wieder zu Ende, meinst du? Was? Geht das echt schon im August los? War so schlimm? Weil man kann ja dann mal auf STR zurückgreifen. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass du an manchen Stellen ein bisschen konsterniert warst. Ja, fangen wir doch mit dem Spiel an. Ja, das ist, also ich, pass mal auf, ich muss sagen, ich habe ja eigentlich schon versucht, in der letzten Folge zu vermitteln, dass man nicht nach zwei Spielen direkt alles, das, was positiv war in den letzten Monaten, in Frage stellen sollte. Aber es ist schon klar, dass das Spiel in Mainz und auch in Rostock gezeigt hat, dass es beim VfB nicht so eine massive Weiterentwicklung gibt im Spiel mit Ball, dass man jetzt die Liga von hinten aufrollt. Also von hinten ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil Platz 7 ist jetzt nicht unbedingt so weit hinten. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon sehr ernüchternd war, was da in den letzten Spielen ablief. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Großteil der VfB-Fans sich immer wieder einredet, ja, wir brauchen erst die 40 Punkte, wir brauchen erst die 40 Punkte, aber unterschwellig hofft jeder, schon mehr, ne? Dass wir die Überraschung des Jahres werden. Dass wir so eine Art RB Leipzig von vor zwei Jahren sein können. Nee, sagen wir doch lieber mit dem neuen Selbstvertrauen, sagen wir doch lieber die Saison, als Gladbach dann nach fast Abstieg Vierter wurde. Sagen wir das. Ja, doch, glaub eher sowas, ja. Oder, ja, nee. Oder so ein Kaiserslautern 98 dann, nur ja, Aufstieg. Ja, Beispiel, ja. Doch, es ist nicht von der Hand zu weisen und es ist nicht einfach nur ein Gefühl, was mitschwebt. Es ist so, Ricky. Ihr findet euch schon ziemlich geil. Aber das, was jetzt gerade passiert, DFB-Pokal, erster Spieltag, das in Wahrheit, das ist ziemlich geil. Muss man wirklich sagen. Ich habe leid, das Vicky. Heute auf, nö, ich pass auf, ich habe das heute auf Twitter folgendermaßen ausgedrückt. Ich habe gesagt, die VfB-Fans, die haben eine bipolare Störung. Und das ist wirklich so. Es gibt für uns immer nur, also es gibt nur schwarz-weiß. Es gibt entweder alles ist absolut scheiße oder alles ist kurz davor, also Weltpokal 2019, ich war dabei. So, und also diese Bipolarität kam jetzt in 10 Tagen im Prinzip von weiß zu schwarz, in oder? In 6 Tagen gefühlt, weil der, nee, in 8 Tagen, so rum, weil es war Samstag, Sonntag, so war die Spielweise. Es war wirklich so, du gehst in dieses DFB-Pokalspiel rein, auch da wieder wurde immer so, ja, naja, da muss man schon erstmal gucken, dass man in Rostock jetzt nicht ein Gegentor fängt, aber immer so spielte mit, eigentlich bomben wir die 5-0 aus dem Ostseestadion. Und nach dem Spiel war dann auch so, okay, das lief jetzt echt unglücklich, der Badstuber hat mal einen Fehler gemacht, passiert so auch nicht alle Tage und gut, dann hat man halt aufgemacht und kassiert das 2-0, kann passieren. Das Gute ist, jetzt können wir uns voll auf die Liga konzentrieren. So, und dann gehst du nach Mainz, es sieht zunächst auch ganz gut aus, aber du merkst, dass es halt immer noch nicht dazu ausreicht, jetzt wirklich ein Spiel zu machen und das Spiel dem Gegner aufzudrücken, was sich Korkut so vorstellt, und kassierst wieder durch einen individuellen Fehler ein Tor. Das wirft dich halt einfach, oder sagen wir mal so, das stellt dich vor eine Realität, die du versucht hast, die ganze Zeit wegzuschieben irgendwie. Also du hast es zwar immer so nach außen hin verkörpert, dass das sein könnte, aber eigentlich hast du damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist wie Leute, die anfangen, wenn sie im Flugzeug sitzen und es gibt so ein Luftloch, oh, wir werden doch nicht abstürzen. So, weißt du, so das ins Humoreske ziehen, aber in Wirklichkeit sich bald in die Hosen scheißen bei jedem Luftloch. Aber obwohl, Ricky, ihr müsst aufpassen, dass dieses Luftloch nicht in Wirklichkeit eine Bodenluftrakete ist, weil sowas kann auch ganz schnell schiefgehen da mit euch. Das mit kann euren schnell Ansprüchen, schiefgehen. Mit diesem arroganten Glitzer, der über der Mannschaft und über eurem Taifun Korkut schwebt, denn die kriegen das natürlich auch mit, was in Deutschland. Aber ich glaube, das kommt bei dir falsch an. Also Taifun Korkut, ich glaube, das kommt bei dir falsch an. Ich glaube, bei mir kommt genau das an, was bei mir ankommt in Niedersachsen, in Hannover. Das, was ankommt, kommt an. Also dir drängt sich das Gefühl auf, Taifun Korkut würde hier verehrt werden. Nein. Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, dass Taifun Korkut und die Mannschaft diesen bundesdeutschen Glitzerstaub mitbekommt, der so ein bisschen über euren Verein schwebt. Denn alle wissen ganz genau, wie viel Geld ihr ausgegeben habt, was für tolle Spiele ihr geholt habt und was für Ansprüche subversiv mit euch mitschwingen. Das kriegen die schon mit. Und da werdet ihr natürlich auch arrogant mit eurem Superstar in der Innenverteidigung da und mit euren tollen Stürmern. Ich habe da das Gefühl, das ist auch nur mein Gefühl, dass der Reschke schon ein gutes Gespür für die Stärke der Mannschaft hat. Weil er nicht ohne Grund gesagt hat, dieses Auftaktprogramm ist brutal. Und das hat er nicht gesagt nach dem 2-0 in Rostock oder nach dem 1-0 in Mainz, sondern schon davor ein paar Tage. Also ich kann mir vorstellen, dass er das schon ganz bewusst gesagt hat, weil er einfach weiß, dass diese Mannschaft noch nicht so weit ist, wie manche das hoffen. Also deswegen glaube ich, dass die Verantwortlichen sich schon im Klaren darüber sind, dass es jetzt kein Selbstläufer wird und ja, dass es jetzt, weiß ich nicht, vielleicht wirklich schon zur Euroleague reicht oder zu noch mehr. Das glaube ich schon. Aber man hofft natürlich, dass es funktioniert. Ähnlich wie die Verpflichtung von Korkut. Da kann mir jeder sagen, was er will, aber der Reschke, der wird sich bei der Verpflichtung nicht gedacht haben, ja, das ist ja gar keine Frage, der Korkut, der rettet uns locker. Der wusste auch, dass das ein Risiko ist, aber wahrscheinlich die beste Option, die er in dem Moment hatte. So, und ähnlich, denke ich mal, was heißt ähnlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt in eine ähnliche Richtung geht, dass man weiß, die Mannschaft an sich ist nicht schlecht, aber vielleicht nicht so gut, wie manche denken, dass sie, oder die Qualität ist nicht so hoch, wie manche das denken. Und jetzt sieht man das, ja, dass es hier und da noch mangelt. Aber ja, dir fehlen natürlich auch Automatismen, die sich erst einstellen, wenn du regelmäßig miteinander spielst. Es gibt ein paar unglückliche Zusammenhänge. Die hatten 2-3 gute Chancen, die Stuttgarter, wenn da so ein Ding reingeht, sieht es auch wieder anders aus. Also ich möchte jetzt nicht so anfangen wie die VfB-Offiziellen und alles versuchen, irgendwie so ein bisschen schön zu reden. Das ist schon ein scheiß Start mit 2 Niederlagen gegen Gegner, die du eigentlich schlagen musst. Und jetzt kommen die Bayern, da gehe ich jetzt auch nicht unbedingt davon aus, dass wir die aus dem Stadion schießen. Also es man könnte schon, nee, man weiß es nicht, aber wäre ja völlig behindert, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und zu dir sage, Bayern München, die können sich mal warm anziehen, die werden wahrscheinlich 2-3-0. Aber das bezieht sich nur auf die letzten 2 Spiele. Aber was die große Gefahr ist in diesen Aussagen, die du raketiert hast, mir ist schon durchaus klar, dass du nicht da der Ansprechpartner Nummer 1 bist, aber der gemeine Stuttgart-Fan, so wie ich ihn wahrnehme aus Hannover, hätte jetzt nicht gesagt, natürlich hauen wir die Bayern nicht weg, das ist ja völlig klar. Aber vielleicht können wir den Bein stellen. So, weißt du, das ist so aber ja. Vielleicht können wir dann doch das machen, wofür wir aber eigentlich gar nicht berufen sind. Also das ist genau das Stuttgarter. Ich sehe so, dass Bayern jetzt eigentlich fast schon gar nicht so verkehrter Gegner ist. Also ich meine jetzt Dortmund oder Leipzig oder sowas in der Art wäre mir wahrscheinlich lieber. Mir geht's darum, dass Stuttgart jetzt mal nicht das Spiel machen muss. Und das kommt, glaube ich, der Mannschaft entgegen. Also deswegen meine ich das. Bayern ist natürlich in der Hinsicht ist das natürlich wirklich das schwerste Los, was das angeht. Eine Mannschaft, die das Spiel selber macht. Da gibt's mit Sicherheit ein paar Truppen. Du gehst jetzt wirklich davon aus, du bist ganz froh, dass ihr nicht das Spiel machen müsst? Ich bin froh. Pass auf, ich bin froh, dass wir jetzt nicht gegen eine Mannschaft wie Hannover, Frankfurt, Bremen oder so zu Hause spielen müssen. Das ja. Also dann nehme ich lieber Bayern, weil ich hier auch nochmal eher mir eine Niederlage schönreden kann. Ja, also, damit kann ich jetzt Gott sei Dank noch leben, dass das kam, aber grundsätzlich würde ich zu dieser Aussage sagen, es ist totaler Quatsch. Denn jetzt müsst ihr eigentlich gegenfeuern. Ja. Da könnt ihr doch mal zeigen, was ihr für eine großartige Mannschaft seid, auch wenn ihr mal nicht das Spiel macht oder so. Oder da müsst ihr halt nochmal das Spiel machen. Also das reicht mir alles nicht. Ich gehe davon aus, dass die gegen München deutlich besser spielen werden als zuletzt die anderen beiden Spiele. Weil sie genau das da umsetzen können, also, was sie sonst gegen ja, Mannschaften wie Mainz nicht können. Und das ist halt zum einen kontern und zum anderen müssen sie das Spiel nicht machen. Das hast du ja jetzt gesehen gegen Mainz. Stuttgart hat einfach ein Problem damit, selber Ideen zu entwickeln. Die sind nicht schnell genug, so kann man sagen. Nicht nur das Tempo an sich, also Geschwindigkeit ist das Problem, sondern auch die Handlungsschnelligkeit fehlt so ein Stück weit. Also da muss halt immer noch mal ganz kurz überlegt werden, was manchmal ein Ticken zu lang ist. Und das sorgt dafür, dass du dann keine gefährlichen Chancen kreieren kannst, sondern immer so. Das sieht alles ganz okay aus, sage ich jetzt mal, aber es fehlt so der letzte Kick nach vorne. Also das ist so mein erstes Gefühl, wenn ich die beiden Spiele jetzt so sehe. Es ist nicht so sehr, dass die Mannschaft irgendwie wahnsinnig schlecht ist. Man könnte noch über das System reden, weil Korkut aus meiner Sicht ein 4-4-2 spielt. Ich bin natürlich, falls es die meisten jetzt zum ersten Mal hören, ich sag's gerne nochmal, ich bin kein Fußballlehrer, aber ich sehe dieses 4-4-2 und denke mir die ganze Zeit, okay, der zieht diese beiden Außenspieler aus dem Mittelfeld, Tommy und Gentner in dem Fall, immer in die Mitte. Ja, also der versucht eigentlich, die Außenbahn frei zu machen. Aber gleichzeitig lässt der Insua und Maffeo, also unsere Außenverteidiger, dann nicht entlang sprinten. Und dann hast du immer so ein Gedränge in der Mitte, versuchst da, weiß ich nicht, irgendwas mit Kombinationsspiel gegen so Mannschaften wie Mainz, die das natürlich dann irgendwann auch raus haben, wie sie dagegen sich stellen können. Und dann hast du bei Ballgewinn des Gegners immer das Problem, dass die direkt auf dem Außen spielen können und Feuer geben können. Und das ist eine Taktik, ich weiß nicht, so richtig wohl fühle ich mich damit nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, ich denke mir die ganze Zeit, nutzt doch die Außen aus, macht das Spiel breit, wie man so schön sagt, ja, oder stell das System um, Ist von mir jetzt leicht gesagt, aber ich bin weiterhin eher ein Fan von einer Fünferkette, hinten mit drei Innenverteidigern und dann Insua und Maffeo, die nach vorne hin Dampf machen. Und opfere lieber vorne einen Stürmer. Also so ein 5-4-1 mit Raute. So, das tut mir leid, ich bin, glaube ich, mental heute zu da hat mir jemand zu sehr einen Kaffee gepisst. Kannst du doch bestimmt bei SDR erzählen, oder nicht? Du hast mich doch gerade gefragt. Aber das wusste ja nicht, dass seit 79 Minuten ein Pamphlet über die strategische Ausrichtung eures Generals kommt. Sorry. Ich fand's nicht so schlimm. Ich bin auch zu Chemnitz heute. Zu Chemnitz. Ich möchte auch unbedingt über, das ist jetzt, liegt nicht daran, dass das Pocho Gladbach-Fan ist, aber ich möchte wissen, was bei Gladbach-Leverkusen los ist. Das war für mich das Spiel des Spieltags. Weil für mich ist nicht Dortmund? Nee, die können sich ficken. Ein Arsch. Geil. Ja, die können sich mal hart ficken, die Dortmund. Lass mal doch erst Dortmund-Leipzig machen. Ja, komm, dann mach. Oh, bin ich zu Chemnitz. Also, mich hat es schon, Deutlichkeit des Sieges hat mich schon sehr überrascht. Denn gut, das eine war ja ein Eigentor, der Freistoß. Ja, trotzdem. Aber auch in diesem Spiel muss man einfach sagen, das hat ein Kommentator, ich habe es, glaube ich, sonntags morgens auf Sport 1. Wo bist du jetzt, bei welchem Spiel? Du bist jetzt bei Gladbach? Nee, Dortmund-Leipzig. Dortmund hat das am Sonntag gespielt. Dann hab ich es dann angeguckt. Habe ich es am Montagmorgen? Bist du schon wieder in der Zeit gereist? Das kann sein. Nein, Marty, dann muss es Montagmorgen Marty halt gewesen sein. Als ich es dann irgendwo geguckt habe. 1 hat, Punkt. Bitte? 1.04 in dem Fall. Nein, aber... Nee, 0.9. 0.4 war ja Schalke. Entschuldigung, liebe Damen. Ja, 0.9. Es hat wie viel Gigawatt waren es nochmal bei Zurück in die Zukunft? 1.81. 1.21 Gigawatt waren es, Pocho. 1.21? Ja. Ja, okay. Fakten. Das, die wir schaffen. Da hat er doch wieder an Hitler und so gedacht. Wegen 81 und alles. Nee, das waren ja die Hells Angels. Ja. Boah, wollen wir nicht eine Runde Mario Kart spielen oder so? Du bist auch Mario Kart. Ich weiß genau, was bei Chris gerade los ist. Der hat sich so ein schönes Dock fertig gemacht so zu Hause. Ist es, ich habe mein Dortmund-Trikot angezogen. Mit den ganzen Informationen, die er gesammelt hat am Wochenende. Hat viel Fußball geguckt. Ja. Und bislang war es ja immer so, dass ich dann gerne über Fußball gesprochen habe. Und jetzt geht das hier los mit einer halben Stunde. Mit so einem depressiven Thema. Nazis. Wie Chemnitz, ja. Nazis und alles Mögliche. Dann kommt als nächstes der VfB, wo dann der Vogel aus Stuttgart, der ewig lang irgendeine Taktik-Scheiße vom Rasenfunk hier nochmal zum Besten gibt. Ja, rezitiert, genau. Und sich hinsetzt und sich da wieder einen drauf und dabei, fixt. Dann haben wir noch gar nicht davon angefangen, dass Ricky im Brustring-Talk ist. Das kommt doch dazu, am Mittwoch bin ich im Brustring-Talk. Im Rund um den Brustring bin ich, nicht im Brustring-Talk. Rund um den Brustring? Es gibt den Brustring-Talk, okay. Es gibt Rund um den Brustring. Oh, Entschuldigung, dann Entschuldigung an Rund ist um das, den ist Brustring. Ist das ein Spin-Off oder ist das dasselbe oder ist das was anderes? Ist das ein Treffen? Ist das ein Podcast? Was ist denn das? Ja, das ist ein Podcast. Aber das Schöne finde ich, das ist ein Spin-off, vor allem von so einem Vereinspodcast. So, hey, dann machen wir einen Spin-off, um noch über die anderen Themen zu sprechen. Das finde ich gut. Nee, also es ist tatsächlich ein eigenständiger Podcast. Der erste VfB-Podcast, den ich gehört habe, war Rund um den Brustring. Dementsprechend freue ich mich natürlich, dass ich mitmachen kann. Wie gesagt, dann gibt's noch den Brustring-Talk und jetzt kommt's. Es gibt auch hoffentlich wissen die, was sie sich da für eine Scheiße eingeladen es haben, gibt wenn auch der noch, wieder durchdreht, 8 Stunden. Es gibt auch noch einen dritten VfB-Podcast und der heißt, warte mal, dicker Hoden um den Brustring Ring. 1893. So, und ihr habt doch nicht mal alle Latten am Zaun, ihr Vollidioten. Ganz und dann gibt's noch Podcanstadt und STR. Cool, oder? Und ja, geil. Was denn hier in Hannover? In Hannover gibt es keinen Brustring-Talk, nee. Weil ihr keine Brustringe habt. Ja. Nee, wir haben. Warum lebt denn der alte Brustringe? So, Penisringe haben wir. Also, das ist jetzt Chris sein Problem und deswegen kackt er so ab. Pass auf, ich rette Chris' Stimmung hier. Am Freitag nicht, möchte ich über Bayern reden. Nee, ich rede nicht über Bayern, aber wir haben es ja geguckt, wollte ich gerade sagen. Aber du hattest am Freitag auch so eine leicht hibbelige, pubertäre Stimmung, als du da unbedingt dein GT Sports spielen wolltest und dann auch noch dich aufgeregt hast, dass es noch nicht runtergeladen war. Das war für mich eine Katastrophe. Ich habe ihm ja zugeguckt. Ich habe ihm ja zugeguckt beim Fahren und da titscht er einfach in der Kurve, da einfach so ein nicht mal ein NPC. Es war ein anderer Online-Spieler. Der titscht in der Kurve einfach an und ich glaube, der hat das extra gemacht. Denn seine Runde war nämlich schon im Sack, weil der vorher die Karre schon weggeschmissen hat. Und dann hat er dann auch einen anderen Porsche angetitscht mit seiner Corvette. Ricky, so war es Absicht? Jetzt rück raus mit der Sprache. Ich war immer am Limit, da könnte wieder passieren. Dead Racing, ne? Limit. Dead Racing, ja. Ich könnte aber einfach mal. Aber echt mal eine Empfehlung, auch für, wenn hier Leute aus meinem Ballerspiel gedönst. Guck den mal beim Rennenwagen zu. Jetzt auch mal bei GTA gegen mich antreten. Ich sollte mal ein Video von mir machen, wie ich dieses Spiel spiele. Also das ist meine App-Idee sowieso gewesen, und zwar. Sollte man sich selbst streamen, nur sein Gesicht, wenn man bei Dark Souls Bosse spielt. Ja, was ich da für Gesichtsgrimassen mache, das würde ich gerne mal sehen. Der Moment des Scheiterns, ist eigentlich, auf das freut man sich am meisten. Das ist der Cliffhanger am Ende jeder Folge. Story of our life. Gut, jetzt pass auf, ich hole jetzt einen Chris ab. Und scheiß drauf, auf welche Spiele. Wir reden jetzt gar nicht über einzelne Spiele, das macht eh keinen Spaß. Aber können wir das nicht. Jetzt pass mal auf, ich frage dich jetzt, lass mich doch dir eine Frage stellen. Wir dämmen uns jetzt auf 90 Minuten ein und so, können wir uns nicht, wenn wir über Nazis reden, kann ich doch jetzt mal eine Frage stellen. Oder so eindämmen. Ich möchte doch nur mal kurz das Nazi-Thema eindämmen. Ich möchte darüber überhaupt nicht über Nazis sprechen. Ich möchte jetzt nicht folgen, ich möchte dir jetzt eine Frage stellen. Findest du nicht auch, dass aktuell, also nach einem Spieltag, so dieses ganze. Ja, begleitende Mediengedöns zur Bundesliga doch ein bisschen voreilige Schlüsse zieht. Ich habe das Gefühl, ja. Inwiefern meinst du das? Alles ist so absolut. Dortmund ist der neue Bayern-Herausforderer. Ja. Nach einem Spiel. Stuttgart hat im Endeffekt schon, da muss man vielleicht auch nochmal umdenken. Ja, da muss man nochmal umdenken. Ja. Reicht der Kader von Schalke? Hat man da nicht die falschen Spieler verpflichtet? Geht Leipzig eigentlich schon am Stock? Die haben immerhin schon 5 Euroleague-Spiele bestreiten müssen. Weißt du, so, das sind so Dinge, wo ich mir denke, Alter, es ist der scheiß erste Spieltag. Ja. Und es war jetzt nicht so, dass Dortmund Leipzig weggefickt hat, sondern Leipzig war eigentlich ebenwürdig und hat halt einfach. Am Anfang besser. Besser, genau, würde ich auch so sagen, und hat das Ding da nicht reingemacht. Und dann hatten sie halt auch noch mit Birki, also die Dortmunder, einen mega geilen Rückhalt. Und dann konntest du die halt aus. Du hast halt die perfekten Spieler, dann auch zu kontern mit Reus. Man hat in diesem Spiel schon gesehen, und das hat ein Reporter, das wollte ich eben nämlich sagen, mal ganz schön gesagt, wenn Reus wirklich gesund bleibt, der reißt dieses ganze Spiel an sich. Der reißt das ganze Spiel an sich. Das ist unfassbar. Und Witzel, also kein Scheiß, wenn er so weiter delivert, nicht schlecht. Nee, gut, ja. Na, nicht was schlecht. Mir gefällt bei dem neuen Mittelfeld, und da muss ich auch noch mal eine Lanze brechen für Delaney, den ich selber auch, also es ist auch nur ein Spiel gewesen, aber ich habe den, dass der so wichtig sein. Der ein bisschen die Breite auffüllt, ne? Ich will nicht so weit gehen sagen, Quatsch, aber so, ich hätte ihn so in der Kategorie Sebastian Rode eingeordnet. Schon okay, aber ja, so. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass der genau das ist, was dem Dortmunder Mittelfeld in der letzten Saison gefehlt hat. Nein, aber jetzt bist du auch absolut, mein Schatz. Ja, natürlich bin ich jetzt auch absolut, aber ich muss ja eine konkrete Aussage treffen, ich kann ja nicht nur rumschwimmen. Aber hast du nicht das Gefühl gehabt in dem Spiel, dass von ihm einfach schon so eine gewisse Galligkeit ausgeht, die man sonst so nicht kann. Ich weiß nicht, die Dortmund-Spiele waren immer so, ja, das ging halt so lang hin oder ja. Weiß ich nicht. Da hat mir irgendwas gefehlt, so dieses, das, was Dortmund immer verkörpert hat unter Klopp, das hat mir halt in den letzten Jahren absolut gefehlt. Ja, das war einfach nicht mehr da. Ich sag nicht, dass es jetzt unter Favre direkt dann wieder so war. Favre hat natürlich eine andere Art, Fußball zu spielen, aber so wie Delaney und auch Witzel das gemacht haben im Mittelfeld, da habe ich schon gedacht, das ist echt ein gutes Mittel, oder das sind echt gute Transfers gewesen, um jetzt hier vielleicht dann doch Bayern gefährlich zu werden. Das ist mir viel zu früh da schon so in die Richtung. Ich muss ganz ehrlich sagen, als du die Urfrage, die du vor 79 Minuten gestellt hast, dass die ganze Medienberichterstattung zu absolut ist, sehe ich auch so. Ertappe mich aber selbst, wie ich auch sehr, sehr absolut in diese Saison reingehe. Weil ich wirklich, es kam gerade rein, dass PSG wohl heute mit einer Delegation in München sogar ist. Also das kann wohl wirklich passieren, dass das Boateng noch nach Paris geht. Ja, aber die sind doch für Bernat da, habe ich gehört. Wegen Bernat da? Ja. Na gut, das ist nicht schlimm. Wenn da wirklich noch was passiert, glaube ich schon, dass irgendwann auch der Kader dünn wird. Also diese ganze Strategie, die auch Uli Hoeneß gesagt hat, dass wir sammeln, ne? Wir sammeln! Ja, für die kommende schön, Saison. Das war er. Das kannst du noch mal machen. Schön. Ja? Ich verstehe gar nicht, was man da sammeln will. 16 Millionen für Rudi. Was, Junge, was jetzt 15 Millionen für Juan Bernat oder was? Was sammelst du denn da? Für wen willst du denn holen, ne? Du dumme Sau? Ganz im Ernst. Rudi, muss ich auch noch mal was sagen. Und das ist Thema für mich Leipzig. Der Königstransfer Schalker, Ricky. Jetzt lass mich mal ganz kurz mit in Ruhe. Mit deinem Scheiße da ewig. Für mich ist Rudi der Königstransfer der Schalker. Der wird das nochmal alles stabilisieren, denn das ist genau der Mann, der den Fußball verkörpert, den Domenico Totesco spielen lässt. Ziemlich defensiv, ziemlich hinten raus, solide und dann vorne stibitzt da mal so ein Pupukaka einen rein. Das ist nämlich optimal und dafür ist Sebastian Rudi der optimale Spieler. Tut den Bayern gar nicht so weh, dass er weg ist, gebe ich zu. Aber, dass der jetzt bei Schalke ist, finde ich super, denn da bekommt er Wertschätzung, spielt und wird er einschlagen. So, und ich würd mich freuen. So, jetzt pass mal auf, Enrico und Pacci. Würde mich gar nicht wundern, wenn wir gegen Schalke spielen, auch Schalke, dass wir da verlieren. Weil wir nämlich genau mit so einer Art Fußball zu spielen, ganz große Probleme haben. Da haben wir ganz, ganz große Probleme. Das ist nämlich genau die Scheiße, die Deutschland bei der WM hatte. Diese hinten reingestellerei und dann auf einmal kommt ein Koreaner und bumst den Wichser weg. Weißt du? Freu dich mal auf Samstag. Freu dich mal auf Samstag gegen so Stuttgart oder was? Nee. Ihr spielt Hurra mit Gomez und González. Gomez und González. Wie heißt das so, der Zweite? González, oder? Im Neckarstadion. Oh, das habe ich lange nicht mehr gehört. Das war in schön. Der Brustring-Arena. Man darf nicht Mercedes-Benz-Arena sagen. Wenn ich das sage, wird mein, also habe ich sofort Account 8 schlechte Bewertungen bei Podcasts. Es ist die Mercedes-Benz-Bank-Arena, ne, oder? Nee, Mercedes-Benz-Arena. Weißt du, ich habe hier eine geile Unterwanderung, kleine Funfact am Rande. Ich habe eine geile Unterwanderung gestern gemacht. Scheiße, jetzt. Ich hab Kulis mit dem alten Aldi-Logo, weil Aldi Süd kriegt ja jetzt Hakenkreuz. Ein neues Logo. Nee, wie sieht denn das aus? Darf man das schon sagen? Kann man schon searchen. Kann man schon? Dann mache ich das. Ja. Auf jeden Fall, ich habe von welche gekriegt. Du bist einfach ein Draufgänger. Muss man einfach so sagen. Der sucht das. Absolut. Und das P in Aldi steht Pipcho. Und auf jeden Fall war es so, dass ich dann hier beim Ortsansässigen nach Feierabend, weil ich gehe nicht gerne beim Geschäft einkaufen, weil da werde ich doch von 1000 Leuten angesprochen und dann gehe ich immer zum Ortsansässigen Rewe und habe der Kassiererin, mit der ich mich sehr gut verstehe, habe ihr einen Aldi-Kuli geschenkt. Nein, das ist ja Guerillataktik. Wahnsinn. Aber wo ist es denn, das Neue? Ist das dieses Glänzende? Liebt Aldi inzwischen auch Lebensmittel, frage ich mich da. Liebt denn der alte Holz? Ich such's dir raus und schick's dir, Bro. Was ich noch zum Thema Rudi sagen wollte, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass so eine Truppe wie Leipzig, die ja eigentlich sehr ambitioniert sind, bei so einem Rudi-Transfer einfach und? Mal den Kopf in den Sand stecken. Das ja finde ich nur ambitioniert und man dachte, die haben ja auch ein paar Taler, eben weil die auch den Naby Keita verkauft haben und weil da auch eine Brause hintersteckt. Also ich habe mich echt gar nicht verstanden. Ja, weil die auch genau diese Position unbedingt noch besetzen müssen. Es ist ja genau das, was dem Spiel fehlt. Und also ich bin da wirklich überrascht gewesen, dass man sich da so. Also klar, wenn das jetzt 30, 40 Millionen gewesen wären für einen Spieler, kann ich es noch verstehen. Aber bei 16 Millionen, das ist jetzt auch nicht verstanden. Nicht wenig Geld, aber es ist für so einen Spieler wie Rudi, finde ich, ist ganz okay. Es kann natürlich sein, dass Rudi mit den 6,5 Millionen Jahresgehalt dahin gelatscht ist und dass es daran gescheitert ist. Aber man hört ja jetzt auch, dass er bei Schalke nur 3,5 verdient, statt den zunächst geforderten 6,5 Millionen. Also scheint der Rudi? Doch, ja. Der kann scheint er doch nicht 6 Millionen verdienen, das ist ja Quatsch. Ja, aber in München muss es ja so um den Dreh gewesen sein. Er wird ja schon vom Kicker wird er ja schon der neue Dirigent im Schalker Mittelfeld genannt. Du, halte ich genauso wenig wie du. Übrigens, das Logo ist wunderschön. Ich glaube, es lass mir tätowieren. Ja. Aber drei Streifen, ne? Adidas halt, ne? Das Adidas-Logo sieht übrigens aus wie die untergehenden Schlote der Titanic. Denk mal drüber nach. So, wo waren wir gerade? Basti Rudi. Was war da? Habe ich doch schon was zu gesagt. Ja, alles geklärt, ja. Gut. Wird Bombe. Ja, ein toller Spieler. Und pass mal auf, das geht jetzt mal an dich und ich möchte, dass Ricky zuhört und nichts sagt. Gut. Und genau das wird morgen kommen. Jetzt wahrscheinlich nicht, weil ich es schon angesprochen habe. Also schreibt an die Dieter-Gruppe. Nein, wie war ich unzufrieden mit der Ausgabe? War ich unzufrieden? Wetten, das würde kommen, wenn ich es jetzt nicht angesprochen hätte, Pocho. Was erzählst denn du jetzt gerade? Du fühlst dich unzufrieden. Nein, überhaupt nicht. Du fühlst dich nicht geliebt von uns. Ja, das geht aber schon lange so. Aber das zeichnet uns ja auch aus, menschlich. Oh, das stimmt ja nicht. Ich wollte jetzt nochmal ein neues Themenfeld hier aufbauen. Ich mach jetzt mal in den Kannst du bitte Themenkomplex sagen? Ich rede nur noch mit, wir benutzen nur noch Wörter wie Themenkomplex, wir machen einen Deckel drauf, Basis und... Ich mache jetzt ganz viele Herzen für Kokutsches 541 in Raute. Ich mache jetzt ganz viele Herzchen in den Twitch-Chat, wo diese Sendung live läuft. Ach stimmt, da muss ich auch noch rein. Übrigens, an dieser Stelle kann ich das mal sagen, zum Thema Herzen, da seid auch ihr gefragt, liebe Zuhörer. Ich verstehe, dass nicht jeder auf patreon.com/dietercast gehen kann. Warum nicht? Und als Patriot einfach mal einen Euro an diesen wundervollen Podcast überweisen kann. Ich kann es euch sagen, wie es ist. Wir haben bislang 88 Euro eingenommen. Das klingt zunächst mal viel, aber jetzt rechne ich euch mal vor, wie der Hase hier läuft. 11 Euro im Monat zahle ich für Auphonic. Das ist eine Menge Asche für einen alleinstehenden Mann mit einem Kind und einer Frau. Aber ich trenne das ganz bewusst. So, und dann kommt dazu, dass wir Serverkosten haben, die übersteigen das jemals Denkbare. Da sind wir auch bei 60, 70 Euro. Ja, je nachdem, wie man es aufrundet. So. So, und wenn ich das dann mal hochrechne, dann sind wir mit 88 Euro noch nicht mal so weit, dass wir unsere laufenden Kosten decken können. Und da frage ich euch, wie lange sollen wir eigentlich hier noch für euch in die Bresche springen? Ja, wir machen das doch nicht für uns. So, und wenn ich dann so bescheuerte Fragen bekomme auf Twitter, warum wir nicht auf Facebook sind, ja, da frage ich mich, ja, warum bist denn du nicht bei Patreon, du dumme Sau? Ja, warum stellt mir denn jemand auf Twitter die Frage, warum ich nicht auf Facebook bin? Ja, warum denn? Was will ich denn da? Wir sind ja auf Twitter. So, bin gerade ein bisschen abgeschwiffen. Eigentlich wollte ich darauf zu sprechen. Das will ich doch spüren, Ricky. Das will ich doch spüren, ja, das Feuer. Jetzt halt doch mal den Mund, jetzt kommt doch der wichtige Punkt hier. So kenn ich dich. Ihr. Aber nicht wirklich, den falschen Arm heben, Ricky. Die wirklich jetzt da sitzen und sich denken, ich würde dir so gern helfen. Ich würde so gern auf patreon.com/dietercast gehen und wenigstens einen Euro spenden. Aber ich kann es nicht. Ich kann euch sagen, ihr könnt uns anderweitig helfen. Nee, wir machen das sonst nicht. Wir haben uns vorgenommen, nach dem ersten Bundesligaspieltag machen wir das genau einmal. Einmal. Das ist eine Aktion jetzt nur für euch. Ihr könnt heute, direkt wenn ihr diesen Podcast hört, auf iTunes gehen und uns bewerten. Das machen wir heute für euch. Nutzt diese Möglichkeit. Das Fenster ist wirklich nur für 25 Stunden geöffnet. Die Stunde deshalb, Bis der Hotbutton trifft. Es ist sozusagen, falls das Fax stecken bleibt. Deswegen haben wir noch eine Stunde hinten dran gehängt. Also 25 Stunden habt ihr Zeit, um uns auf iTunes zu bewerten. Das Wichtige ist, ihr müsst uns nicht über iTunes hören. Es ist nur entscheidend, dass ihr uns über iTunes bewertet. Cloud-Handys, natürlich Apple-Telefone. Es geht nur mit Apple. Guckt, wenn irgendjemand gerade nicht hinschaut, geht sofort in den iTunes-Store mit fremden Accounts. Ja. Bewertet Dieter. Anders geht's nicht. Wir wollen einfach dann auch ein Stück weit mal hier eine Lawine lostreten. Man muss es so sagen, wie es ist. Und jetzt ist genug gebettelt. Jetzt wird weiter in die Hände gespuckt. Und dann steigern wir gemeinsam das Bruttosozialprodukt. So sieht's nämlich mal aus. Das kennt doch keiner mehr. Ja, dann lernt das kennen. Ja. Ihr werdet uns noch kennenlernen, liebe Hörer. Sieht mal aus. Und übrigens, wenn ihr anstatt einem Euro im Monat 10.000 Euro spendet, ja, verhindere ich auch nochmal so schlimme 25 Minuten wie zu Beginn dieses Podcasts. Ja, und ihr kriegt eine Plakette, Aktion Sorgenlieder, auch noch mit dazu. Wenn ihr so bei 25.000 Euro, wenn ihr die spendet, dann komme ich, egal wo ihr wohnt, zu euch und schüttelt euch die Hände. Mit Jörg Dahlmann. Mit Jörg Dahlmann, der schüttelt euch den Penis, ich euch die Hand, aber nur eine. Wer ist denn Jörg Dahlmann? Das ist der von Kaffee, ne? Dahlmann Pro Domo. Dahlmann Pro Domo ist das, genau. Das ist Dahlmann Pro Domo. Ist das dieser vollendet, veredelte Spitzenkaffee? Das ist er. Der verendete Spitzenkaffee. So, jetzt nächste wichtige Frage. Ich bin unzufrieden heute. Ich bin mit so viel Elan in diese Sendung gegangen. Ich habe mich so gefreut mit euch. Ja, dann sag doch, was du sagen willst. Ich habe mir Notizen gemacht. Das geht. Dann hau doch mal eine Notiz raus. Du rennst hier durch die Sendung und beschwerst dich die ganze Zeit, was du dir für Notizen gemacht hast. Na, hau doch mal einen raus hier. Wir wollten über die ganzen Apps mal reden. Du wolltest darüber reden. Also, lass hören. Liebe Gott, verlassene Nutze. Siehst du, guck mal, das ist doch nicht normal. Jetzt sag doch, was du sagen willst. Du hast doch deine tollen Videos da gemacht über deinen scheiß Samsung TV. Das ist ja wirklich ein Witz. Aber dein Ticket. Ja, ist scheiße. Das triggert doch bei dir einiges, oder nicht? Das macht mich wütend. Ja. Aber gleichzeitig bin ich so hilflos und machtlos. Also ja. Bei Ricky war es halt dieses Samsung. Wie hast du es denn geguckt? Wie hast du es denn verfolgt, Chris? Was? Ja, die Spiele. Wie hast du sie dir angeguckt? Auf dem Fernseher mit einem Sky-Receiver. Ja, live oder was? Live, ne, ich habe das Dortmund-Spiel habe ich live gesehen und die Zusammenfassung habe ich bei Datsun auf der Datsun-App auf dem Apple TV geguckt. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, wirklich, ich stehe auf The Zone, ich habe da wirklich ziemlich viel die letzten 14 Tage geguckt, aber die machen ja gar nichts großartig besonders. Nee, es funktioniert einfach nur. Es ist ganz einfach. Es funktioniert. So leicht kann es manchmal sein im Leben. Sky, hä? Es funktioniert einfach nur. Mensch, da klickst du dein Spiel an, wirst du gefragt, willst du das ganze Spiel gucken oder die Highlights? Bumm, mehr brauche ich gar nicht. Mehr Entscheidungen kann ich auch gar nicht treffen am Sonntagabend. Bin ich ganz ehrlich. So, und seid ihr mal auf dem Apple TV bei The Zone auf Einstellungen gegangen? Wisst ihr, wie viele Einstellungen da kommen? Ich habe mich totgelacht, weil ich mir dachte, ja, mehr kann ich auch gar nicht einstellen. Da steht ausloggen oder einloggen. Mehr steht da gar nicht. Ist wirklich so. Geht auf Einstellungen. Ich hätte noch den Stadion-Kommentar, also Stadionton. Das wäre, dann wäre alles da, perfekt. Stimmt, da habt ihr da so ein Scheißladen, du. Und die kriegen noch 10 Euro im Monat von mir. Nee, ich habe aber nebenbei, als ich am Sonntag Essen gemacht habe, habe ich auf dem iPad Sky Go. Was war denn da für ein Spiel da vorweg? Na, Köln war Stuttgart. Gegen Duisburg. Ach so, ne? Zweite Liga oder was? Stuttgart habe ich gesehen. Stuttgart-Mainz, also Mainz gegen Stuttgart habe ich da nebenbei ein bisschen geguckt. Und diese App, das ist so eine Scheiße. Das ist unglaublich. Und dann habe ich mir gedacht, weil mein iPad ein bisschen so klein ist, ach komm, nimmst du einen Laptop, machst du da ein bisschen an, weil es ein bisschen länger gedauert hat, die Arbeit, die ich da gemacht habe in der Küche. So, und dann kam ja der Knaller. Du kannst auf der Windows 10 App von Sky Go, glaubt man nicht, dass du da das Bild kleiner machen kannst oder leise machen kannst oder Pause machen kannst. Nee, du kannst original nur einen Knopf drücken, dann ist aus. Dann ist das Bild nicht klein, nee, dann ist aus. Bei dir glaube ich aber immer zuerst daran, dass es deine technische Unfähigkeit ist, die zwischen dir und... Ich hab euch ein Video geschickt. Ja, ich hab's nicht angeguckt. Ja, natürlich hast du es dir nicht angeguckt, weil du ein ignorantes Stück Scheiße bist. Ja, das ist eben Mangel. Ja, das ist ja recht. Aber das schätze ich auch so an dir. Nee, original gibt es keinen Knüppel. Pocho, du hast ja auch Sky. Nee, nicht mehr. Ja, natürlich. Er ist Sky-frei. Bin ich hier ganz alleine. Auf aber weißt du, was du gerade angesprochen hast? Ja. Über The Zone kann man nicht lang genug loben, aber es ist auch so unnötig, weil ich glaube, jeder, der halbwegs was mit Fußball zu tun hat, wird diesen Dienst eh abonniert haben. Aber ja. Ich musste so schmunzeln, als die Schwachköpfe von MML in ihrer Sendung Werbung gemacht haben für Sky Ticket. Genau, und dann gesagt haben, das ist das Netflix des Fußballs. Und ich weiß ganz ganz genau, dass der Vogelsang sich da auf die Lippe gebissen hat. Nee, eigentlich ist es das ist ein dummes Schwein. Das ist ein dreckiges Fickschwein. Wer jetzt? Das ist jemand, oder ein Vogelsang? Alle. So, da setzen die sich hin und sprechen vom Net. War dieses dumme Drecksvieh jemals auf Netflix? Jemals in seinem Scheißleben? Wenn ja, fällt ihm als erstes mal auf, dass ich auf Netflix nicht um 15.30 Uhr davor sitzen muss, um die neue Folge Soy Luna zu gucken. Sondern da kann ich auch um 16 Uhr, um 16.04 Uhr und um 16.39 Uhr, wenn ich Bock habe, hingehen. Bei Netflix kann ich nämlich gucken, was ich will, wann ich will und wie oft ich will. Bei Sky Ticket kann ich Folgendes machen. Da kann ich draufgehen, mich einloggen und ein Spiel aussuchen, mich nochmal einloggen und wenn ich dann Glück habe, kann ich das Spiel halbwegs ohne Streamabbrüche sehen und dann war's das. Exakt nachdem das Spiel beendet ist, war's das. Dann heißt es, fuck you, danke für die 30 Euro. Nächstes ist übrigens Sendepause. Nächster Programmpunkt, Sendepause. Wo ich mir auch denke, wieso kann man da nicht wenigstens die Spiele einfach in der Endlosschleife zeigen, wenn du 859.000 Fick-Kanäle frei hast, auf dem nichts kommt, Sendepause. Wenn ich das schon lese, Sendepause, ich zahl 30 Euro! Bei mir gibt's keine Sendepause für 30 Euro! Hast du das gehört eben, Pocho? Oh. Da muss er selbst lachen, weil er nämlich hinter seiner Aussage nicht steht, weil er eigentlich Sky Ticket super findet. Ich hab nicht gedacht, zu keinem Zeitpunkt. Es macht mich nämlich einfach nur wütend. Ich explodiere innerlich, wenn ich nur daran denke, wie ich meine Infrastruktur hier zu Hause hinbekommen soll, damit ich alle Spiele einfach vernünftig gucken kann. Es geht nicht. Man kann es nur illegal machen oder mit diesen Schwachköpfen zusammen. So, und das ist, ich ertrag das nicht mehr. Es ist wirklich 2018 und da sitzen drei zugeschissen mit Geld dumme Schweine und erzähl mir was, dass Sky Ticket das Netflix des Fußballs ist. Alter, ich kann dir mal hinten den Arsch ficken, dann weißt du, was Netflix vom Fußball ist. Ohne Scheiß. Jetzt geht's aber los. Aber ich muss sagen, ich habe auch die aktuelle Fußball-MML-Ausgabe gehört. Fand sie auch unterhaltsam, muss aber sagen. Nix ist da unterhaltsam. Kindergarten. Nee, jetzt lässt du mich mal. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so richtig, warum dieser Mischmasch aus einfach nur Wortspielgedroppe verstört mich ein bisschen. Aber es ist tatsächlich nur noch einer, der mich massiv ankotzt. Das ist der Micky Beisenherz. Ich weiß gar nicht, was der da will. Der geht mir so auf den Sack, da macht er einmal in der Folge, macht er Dieter Hoeneß, nee, Uli Hoeneß nach und dann macht er nochmal den nach und das war's. Mehr kommt da auch nicht. Ich erwarte ja gar nicht, mir ist schon klar, dass es eher eine Unterhaltungssendung ist als irgendwie Infotainment, das ist mir schon klar. Aber dann ein bisschen Funken vermitteln, das wäre mir schon ganz recht. Aber, also ich muss ganz ehrlich sagen, Fußball-MML ist grenzwertig, hab mir aber die komplette Folge angehört, weiß aber gar nicht so recht, warum. Und das liegt nicht daran, dass du mich jetzt damit eingeschüchtert hast, Enrico, sondern ich höre mir aber auch die nächste Ausgabe an und bin mal gespannt, was ich dann dazu zu sagen habe. Hab aber auch noch mir hier notiert, Ricky, jetzt, wo wir bei Professionalität sind, wäre es nicht einfach das Schönste, wenn Sky mit den Lizenzen, die sie haben, einfach auch von Apple TV eine Scheiß-App machen und dann monatlich kündbar? Meinetwegen auch mit dem einen oder anderen Kastration. Aber ich möchte bitte gucken, wann ich will, wie ich es will. Sie haben eine Lizenz, das ist die Bundesliga. Alles die triggert andere, was bei uns, oder nicht? Ja, da gebe ich dir recht, aber ja. es klang ja gerade so, als ob Sky, weil du gesagt hast, mit den Lizenzen, also es ist ja wirklich nur die Champions League triggert bei mir auch was. Da kannst du ja auf The Zone gucken. Nee, eben nicht. Wieso? Da kann ich alle Spiele gucken, aber die mich interessieren, nicht, nämlich die von Bayern. Okay, das verstehe ich. Für mich ist es jetzt nicht so das Problem, weil ich halt in der Lage bin, dass mein Verein Mittwoch und Dienstag meistens frei hat. Von daher stürzt mich noch nicht so sehr. Und es gibt ja immer irgendeine Partie, die du dir angucken kannst. Deswegen kann ich damit leben. Aber das mit dieser App, Chris, natürlich, das wär's halt. Und im Endeffekt ist ja Sky Ticket, sag mal, der richtige Weg im Prinzip, den sie eingeschlagen haben. 2000, wann haben sie damit angefangen? 16, 15? Ja. So, da dachte man ja, okay, sie haben jetzt schon mal kapiert, das ist so mit dem Modell Abo auf 399 Jahre, das funktioniert vielleicht nicht mehr. Sie geben jetzt den Leuten wenigstens die Möglichkeit, so ein Ticket sich zu ziehen und selber zu bestimmen, wie lange sie das gucken. Das ist natürlich auch nicht ganz billig und so weiter und so fort. Ja klar, das ist sogar noch verständlich, muss ich sagen. Kann ich mitleben und ich bin ja auch bereit, diese 30 Euro zu bezahlen, aber du kannst doch nicht... Was kostet das 30 Euro für wie lange? Ein Monat für alles Sport kostet 30 Euro. Das ist der Taler, den du zahlst. Dafür hast du halt, obwohl, du zahlst das Gleiche, wenn du es über die Box gucken würdest, hast aber den Nachteil, dass du dich für, ich denke mal, mindestens 12 Monate, wenn nicht 24 Monate, ich habe gelesen, die machen nur noch 24 Monatsverträge. Ich habe ja auch 24 Monatsvertrag. Ne? Bis zum 21.01. habe ich die Scheiße noch. Nee, also das ist schon der Punkt, ich schließe nichts mehr ab für 2 Jahre. Das ist absolut hirnrissig, sich für 2 Jahre da an Sky zu kleben. Klar, wenn du nichts anderes zu tun hast, als ständig auf Sky abzuhängen und sich das anzugucken, wenn das dein Ding ist, dann ist es der richtige Dienst. Oder wenn du die Kohle übrig hast, habe ich aber nicht. Und ich habe auch nicht die Zeit, um mir alte Filme anzugucken auf Sky. Also das ist einfach... Ja, tatsächlich ist es das noch, was wir nutzen aus der Bundesliga, ist mal so ein Jumanji oder sowas gucken, ja, oder so ein Killer's okay. Bodyguard. Ja, wenn das für einen was ist ja jedem sein Problem. Kann er ja auch machen. Ja, kann auch jeder von mir aus 85 Euro dafür bezahlen. Das ist alles, nehmen wir. Ich bin auch bereit, diese 30 Euro zu bezahlen. Aber für 30 Euro im Monat erwarte ich A, dass der Dienst funktioniert. Und funktioniert bedeutet halt eben auch, dass es nicht, wie in dem Video gezeigt, solche dilettantischen Apps gibt. Also mal ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich morgen mich mit so einer App-Programmierung auseinandersetze, ich am Donnerstag schon eine halbwegs bessere Version präsentieren kann. Vielleicht lehne ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber es ist wirklich absurd, was da abgeht. Und dann kommt dazu... Ist das Absicht? Nee, nehme ich jetzt schon wieder zurück, weil alle Apps von denen scheiße sind. Ja, alle. Sehe ich auch so. Du kannst auf die, okay, es funktioniert aus meiner Sicht besser auf der PlayStation, aber auch da denke ich mir wieder, das fängt halt damit an, dass du deine Daten hinterlegst und dich einloggst und das System ja erkennt, für welches Ticket du eine Freischaltung hast. Und dann musst du jedes Mal durch diese Sky One-Scheiße am Anfang, wo ich mir denke, es gibt doch keinen Menschen auf der Welt, der diese App startet und denkt, Alter, X-Factor, da hole ich mir gleich noch das Starter-Ticket. Logisch, X-Factor geht wieder los. Das macht doch keiner. Das ist doch ein Programm, wenn da Sendepause stehen würde auf Sky One, das wird niemand merken. Niemand. Absolut niemand merken. Da könntest du, die ganze Zeit könntest du da jemanden zeigen, der sich das Arschloch rasiert. Das würde, das noch niemand aufschreiben würde es da geben, weil kein Mensch guckt sich Xavier Naidoo in irgendwelchen Wohnzimmern an und auch nicht Sido, wie er totale Vollspasten bewertet. Nee, aber was ich verlange für 30 Euro ist wirklich nicht viel. Ich möchte wenigstens die Möglichkeit haben, ein Spiel zeitversetzt zu sehen. Ich rede jetzt noch nicht mal davon, dass ich es später sehen kann. Ich rede nur von Zeitversetzt. Das heißt, wenn ich um 16 Uhr nach Hause komme, möchte ich die Möglichkeit haben, die Konferenz von Beginn an zu schauen. Das geht einfach nicht mehr. Und wenn sie das nicht bieten können, dann wenigstens eine Wiederholung. Eine. Jetzt sagt natürlich Sky, ja, wir wiederholen das doch. Zum Beispiel um 23.15 Uhr können sie nochmal die komplette Konferenz, nee, das will ich selber entscheiden. Ich entscheide, wann ich was gucke. Und wenn ich dafür bezahle und die sagen, okay, du kannst es dir nur einmal angucken, kann ich auch damit leben. Ja, aber dann kann ich entscheiden, wann ich es gucke. Dann sollen sie es so programmieren, dass das System sagt, okay, es darf einmal geschaut werden und nicht fünfmal. Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie damit verhindern wollen mit diesem, du darfst es nicht nochmal abrufen, dass ich es jetzt live gucke, Bayern gegen Stuttgart, sage ich mal, und dann gebe ich dir meine Accountdaten. Ja, ja, und, klar. Und du loggst dich ein und guckst es danach gleich nochmal. So, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, also es muss ja irgendeinen Grund haben, warum sie die Spiele nicht nochmal anbieten. Das verstehe ich nicht. Und die einfachste Variante ist doch, wie gesagt, das mit dieser Sendepause. Ich verstehe das nicht, warum laufen da nicht ständig die Bundesligaspiele in Endlosschleife? Das verursacht doch keine Riesenkosten oder irgendwas. Also, weiß ich mein, so ja, Serverkosten oder irgendwas. Ach, mit den Kosten, das ist ja Quatsch, das ist ja genauso wie einfach für die RTL wiederholen doch die Spiele HD nur oder so. Das verursacht ja auch keine Kosten, einen Knopf zu drücken. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach ein Geschäftsmodell, was die meinen, so richtig zu sein. Wahrscheinlich ist es auch richtig. Wahrscheinlich spielt es denen genug Kohle rein und sie sich denken, ja, es gibt einige, die sagen, dass die Usability von der Sky Ticket App echt scheiße ist. Ja, aber der Rubel rollt doch. Der Rubel rollt doch. Dann brauchen wir erstmal nichts ändern. Das würde mich wirklich interessieren, ob Sky, also grüne Zahlen, sag mal, nee, schwarze Zahlen schreibt. Das würde mich, weiß das jemand? Schreibt. Die grünen Zahlen waren das bei Pocho, wenn er. Nee, aber weiß das jemand? War doch immer minus, minus, minus. Nee, jetzt aber seit 2 Jahren geht's besser. Vielleicht durch die Abgabe diverser Lizenzen, die teuer sind. Ja, das könnte Formel 1 sein. Und Premier League und La Liga und so. Das. Aber damit verlierst du ja auch wieder Abonnenten, die dann erst Abonnentenzahlen steigen. Die steigen signifikant. Wird das Sky Ticket mit dazugezählt? Das weiß ich nicht. Weil das wäre interessant, wenn Sky Ticket damit reinspielt. Ich habe das ein bisschen mitbekommen bei DWDL als... Hä? Niemand hat was gesagt. Was? Es hat keiner was gesagt. Ach so. Ich habe das ein bisschen mitbekommen, als DL ein bisschen über diese Sky Q-Präsentation, da hat ja Sky eine riesen, wie so eine Apple-Keynote gemacht. Und haben sie so ein paar Zahlen gedroppt und so. Und das war natürlich alles von Sky, aber da schien es so, auch das, was DWDL dazu schrub, dass die Zahlen steigen. Umsatz wie Abonnenten. Ob da jetzt kein Ticket dabei ist, das weiß ich nicht. Ich nehme mir mal vor, dass ich da diese Woche, da will ich mal selber mich schlau machen. Weil das interessiert mich wirklich, was sozusagen der Selling Point ist. Ob das alles, das ganze Konstrukt, Sky nur auf den Bundesliga-Rechten letzten Endes beruht und dass nur noch deshalb der komplette Senderkomplex funktioniert. Jo. Weil, ganz ehrlich, wenn jetzt keine Bundesliga da wäre, ich kenne halt niemanden, der Sky abonniert hat aufgrund von Filmen, Serien noch am ehesten, also wegen Walking Dead und so Geschichten, aber das kannst du ja auch niemanden für 30 Euro verkaufen. Also du kannst ja niemanden sagen, hier 30 Euro für ein paar HBO-Serien, also das macht da keinen halbwegs normaler Mensch. Nee. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Bundesliga weg wäre, dann können die den Laden dicht machen. Die profitieren davon, dass das Interesse an der Bundesliga steigt, aber gleichzeitig, dass die Lust von vielen ins Stadion zu gehen ein bisschen abnimmt, habe ich das Gefühl. Man möchte das Erlebnis, ist bereit, dafür auch Geld zu bezahlen, aber ein Stadion für 70 Euro setzen sich die Leute nicht mehr so gern, deswegen abonnieren sie eher Sky für 30 im Monat. Vielleicht ist es irgendwie so. Wahrscheinlich, ja. Aber das ist jetzt natürlich alles nur so, aus dem Bauch heraus gesprochen und ohne irgendwie das Ganze belegen zu können. Aber die Situation kotzt mich massiv an und ich weiß genau, was passiert. Ich werde, sobald es irgendein halbwegs vernünftiges Sky-Angebot gibt, wieder Sky abschließen, obwohl ich mich tierisch darüber aufrege. Aber dieses Sky-Ticket hat für mich keine Zukunft. Weil zum Beispiel am Samstag habe ich das Problem, da bin ich im Stadion. Komme ich nach Hause, wie soll ich da das Spiel gucken? Muss ich entweder VfB-TV mir holen oder muss mir einen illegalen Stream suchen, weil ich kann es ja legal nicht gucken, wenn ich nach Hause komme. Außer es läuft zufällig genau in diesem Moment auf einem der Sky-Bundesliga-Kanäle. So. Und das geht für mich nicht. Mal davon abgesehen. Ach so, auf Sky-Bundesliga-Kanal bei Sky Ticket läuft dann schon eine Endlosschleife mit allen Spielen. Ja, so wie halt auch auf dem TV. Da gibt ja nur, wird ja nur auf diesem ersten Bundesliga-Kanal immer alle Spiele wiederholt. Ja. Wo ich mich wirklich frage, warum? Warum läuft nicht auf Bundesliga 1 die ganze Zeit in die Konferenz vom letzten Wochenende? Habe ich ja ausgeführt. Auf der 2 dann halt eben, was weiß ich, das Topspiel oder so. Das kann man ja einfach im endlos durchlaufen lassen. Da würde ich gerne wissen, warum das nicht geht. Das ja, erschließt sich mir nicht. Und du das hast halt, jetzt du jetzt hast den Vorteil, oder wenn man Sky per Sat oder Kabel halt empfängt, hat man halt den Vorteil, dass man die Spiele wenigstens aufnehmen kann. Und ja, ja, klar. Somit dem Problem entgeht. Ich war ja ganz entrüstet, als ich neu vor 2 Jahren Sky-Kunde geworden bin, nach Ewigkeiten wieder. Da dachte ich so, okay, das mit dieser Festplattenfunktion ist ja cool und dass die so eine Art On-Demand-Programm haben, finde ich cool. Da gehe ich auf Fußball, da war da nichts drin. Außer nein, irgendwelche Bundesliga-Klassiker oder sowas. Ja, ja, genau. Und die auch noch schlecht sind. Das ist noch nicht mal so wie früher bei DSF, dass da so Rückblick auf ja, 95, 96 gibt oder so. Nee, da ist auch noch so eine Kacke da hier, das Beste von Kaiserslautern. Und dann sind das 10 Tore. Du siehst irgendwelche Vollidioten sprechen in einer schlechten Qualität. Also es ist auch noch ganz schlimm produziert. Also, boah, da war ich zum ersten Mal verblüfft. Aber wie gesagt, durch die Festplattenfunktion kannst du dir die Spiele aufnehmen, wie du es brauchst. Ich habe aber, das jetzt nochmal, iPad-App-Scheiße, Windows 10-App-Scheiße, habe ich nochmal gedacht, ach komm, welche Möglichkeiten gibt es noch? Und da kam mir die Amazon Prime Radiokonferenz. Mhm. Und die habe ich dann angemacht. Das war ja keine Konferenz, war ja nur Mainz gegen Stuttgart. Und das war ganz gut. Das ist halt so, wie es immer ist. Das wirkt immer so ein bisschen aggressiver und ein bisschen lebhafter, wenn du das hörst, wenn da so ein Typ die ganze Zeit labert, weißt du? Und das fand ich ganz gut. Also diese Amazon Prime-Geschichte, die hat ja wahrscheinlich auch jeder. Also ich habe kein Prime, deswegen habe ich es noch nie gehört. Ach so, na gut, für alle Prime-Kunden, da ist es halt drin. Wird da niemals Geld für zahlen, aber es war da drin und hab da mal reingehört und fand's gut, muss ich wirklich sagen. Mir fehlt natürlich ein bisschen Sabine Töpperwien, die ist nicht dabei, aber ansonsten fand ich es echt gut. Nö, also dieses Prime. Aber du willst es doch auch sehen, oder? Also, ich meine, jetzt, wenn ist es dir nicht wichtig, dann auch zu sehen, was da ab. Also ich habe kein Problem damit, das in der Radiokonferenz hören. Ich mag eigentlich auch diese von den Öffentlich-Rechtlichen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich will es danach auf jeden Fall mal gesehen haben. Ja, also, wenn es gut ist, wenn es interessant ist, dann. Verstehe mich nicht falsch. Da ich sage das jetzt auch mit dem Wissen, dass Pocho da ein bisschen ist wie ich. Mainz gegen Stuttgart. Das triggert bei mir nur was, weil du Stuttgart-Fan bist, aber sonst würde ich mir das Spiel in 1000 Jahren niemals live angucken. Nie. Das geht mir genauso. Im Leben. Ich gucke mir Leverkusen oder andersrum Gladbach gegen Leverkusen auch eher, also aufmerksamer an, so muss ich sagen, weil ich halt weiß, dass Pocho Gladbach-Fan ist. Ja, genau. Weil sonst würde es halt laufen. Es würde einfach laufen und dann könntest während dem Spiel könntest du einfach komplette Mannschaften austauschen und ich würde es nicht merken. Ich würde es original nicht merken. Ich könnte mir noch nicht mal das Ergebnis merken. Das merke ich nämlich, wenn ich The Zone laufen lasse. Also bei mir laufen eigentlich gerade so Samstag 13 Uhr immer Premier League-Spiele und ich weiß danach nicht mehr welche. Also ich bin überrascht, wenn ich mir dann am Montagabend diese ganzen 5-Minuten-Zusammenfassungen angucke, denke ich mir, sag mal, das lief doch bei dir Nachmittag, warum ist denn dir das gar nicht aufgefallen, dass in dem Spiel irgendwas ist? Das ist halt wie so eine Zauntapete, sage ich jetzt mal. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, das ist auch eine Entwicklung, die uns natürlich durch die ganzen Devices, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen, wo wir Sachen verfolgen können, ist das einfach so eine Sache. Ne? Du merkst das auch zum Beispiel daran, das ist jetzt ein total andersgreifendes Thema, aber was ungefähr auf den gleichen Punkt zurückkommt, ist nämlich, dass Bethesda zwischendurch Streams macht, wo bestimmte Zuseher von bestimmten Spielen belohnt werden. Über Twitch. Okay. So, und dann ist klar, wenn bei Bethesda irgendwo, selbst wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich weiß, dass da ein Stream läuft, wo ich irgendeinen Drop kriegen kann, irgendein Reittier oder sonst was für Teso, oder ein Begleiter, wie es beim letzten Mal war, bei der QuakeCon, was nun mal halt zu einer Zeit lief, wo ich auf der Arbeit war. Mahlzeit. Genau. Da war es nämlich so, dass ich dann hingegangen bin und in meinem Spind mit Powerbank mein Handy laufen lasse, wo Twitch dann läuft, wo ich dann suggeriere, dass ich da zugucken würde. Du bist ja wirklich schon drin in der Materie. Ist krass. Ne? Und so können wir mittlerweile Fußball überall verfolgen. Ich vermisse allerdings, und da kommt wieder dann dieser klassische Gedanke in mir hoch, ich vermisse diese Zeiten, wo ich als Jugendlicher im Schwimmbad lag und ein kleines Radio dabei hatte und mir die WDR-Konferenz dann angehört habe. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das vermisse ich. Ja, ich vermisse auch irgendwie dieses Ranissimo und das Ran, weil die Zusammenfassungen ausführlicher waren. Richtig, und sie so eine Viertelstunde lang waren ungefähr, ne? Ja, also ich fühlte mich besser aufgeklärt, was so in der Bundesliga abgeht, weil jetzt ist es so, wenn ich die Zusammenfassungen auf The Zone gucke, dann kenne ich das Ergebnis, aber zum Beispiel kriege ich überhaupt nicht mit, welche Spieler interessant sind, so die man halt noch nicht kennt. Ja, das ich geht weiß, was du meinst, du bekommst ja, geht die Tore mit, spektakuläre Szenen noch, ja. Aber du erfährst nicht, das geht nichts drüber hinaus, ja. Dass Spieler XY aus einer langen Verletzung rauskommt oder was weiß ich, irgend so einen netten Fact, weißt du? Es fehlen mir die Interviews. Also es gibt für mich, gut, es ist mittlerweile eh ein bisschen anders geworden mit den Interviews. Früher war das ein bisschen authentischer, die Leute, das ist ein anderes Thema. Aber es fehlen mir dann die Interviews, da kriegst du ja auch nochmal so ein gewisses Gefühl mit, wenn die Trainer zum Beispiel dann nochmal sagen, ja, so und so war das aus meiner Sicht, das vermittelt ja auch nochmal was. Das fehlt mir. Also wenn ich einen Wunsch hätte an The Zone, ich weiß, sie dürfen, glaube ich, nicht länger als 5 Minuten senden. Oder aber wenn ich einen Wunsch hätte. Ich glaube, die haben so ein grundsätzliches Kontingent an Zusammenfassungen, das zerstückeln die dann unter den Partien. Es gibt auf jeden Fall eine feste Regel, die verhindert, dass sie viel mehr zeigen können. Aber eine Wunschsendung für mich wäre wirklich sowas Ähnliches wie RAN. 2 Stunden beschäftigen die sich auch mit Analysen zu den Spielen. Und es ist klar, dass es jetzt nicht eine breite Masse anspricht. Moment, aber sowas gibt's. Was? In der Premier League und in La Liga. Ja, da die gibt's sind das. Super. Ja, sind das sind Chris, wir, aber jetzt da gibt's kommt, das. Aber Bundesliga kommt, nicht. Ja, genau. Die sind super, aber jetzt kommt das Ding, wo ich mir selbst in den Penis beiße. Die sind mir aber zu lang. Das geht 50 Minuten. Aber das liegt vielleicht auch an der Liga. Also so geht's mir nämlich auch. Ich guck mir das oft auch so, was weiß ich, so bis zur Hälfte an. Und dann, ja, genau. Ist so, das läuft halt, wenn ich mal so kurz auf dem Sofa abhänge oder was esse oder so. Und niemand ist bei mir zu Hause, dann läuft genau das, was du jetzt beschreibst. Aber wenn ich wüsste, oder wenn es so eine Sendung gäbe, jetzt in der Art, wie alle Spiele, alle Tore, nur nicht in so Scheiße, wie sie das machen, dann kannst du aber einen drauf lassen, das würde ich mir jedes Mal angucken. Absolut. Aber komplett. Nur ich möchte halt, was ich halt nicht möchte, sind diese komischen Scheiß-Show-Einlagen, die es dazwischen drinne gibt. Die können gerne den Didi Hamann dazu immer reden lassen, da habe ich kein Problem mit. Aber im Prinzip möchte ich halt einfach eine sehr ausführliche Zusammenfassung, da rede ich von 10 bis 15 Minuten. Gerne auch mal nur 3, wenn Nürnberg gegen Hertha 0-0 spielt. Ja, das ist auch für mich okay. Okay, wenn man nach 3 Minuten sagt, Leute, mehr ist nicht los, tschüss, ist völlig in Ordnung. Einfach, ich möchte ein Gefühl bekommen, wie lief das ab im Stadion, wie war die Stimmung, was gibt's für Spieler, über die man sprechen kann. Also einfach eine schöne, ausführliche Zusammenfassung über die Spiele. Bei wichtigen Sachen vielleicht nochmal, dass man analytisch ein bisschen in die Tiefe geht, braucht man auch nicht für jedes Spiel. Und das war's dann. Dann kann es bei mir jetzt noch so Show-Einlagen geben, wie die 11 des Tages oder was weiß ich. Ist mir auch egal. Damit kann ich noch völlig leben, da, ja, wenn du da so eine 11 des Tages machst oder so. Aber sobald es dann so weit geht, dass Boateng sich eine neue Hose gekauft hat, da ist dann wirklich vorbei bei mir. Und zwar als Hauptaufmacher. Das ist ja nicht so, dass das ein Randthema ist bei diesen Sky-Sendungen, sondern das ist der Main-Event, ja, bei der Vorberichterstattung. Ja, so, habt ihr das bei Von Torra mitbekommen? Um Punkt 12 explodiert jetzt das Studio. War das geil mit dem Massimiliano Basil oder wie der heißt? Ja, aber der Matthäus ist mitten, also er hat ja, ist jetzt nicht die allerhellste Leuchte, aber in dem Moment hat er gerade was irgendwie erzählen wollen und schlagt mich tot, aber mich hat's interessiert und auf einmal sagt der Matthäus, stopp! Also, hätte noch gefehlt, dass der langhaarige Vollidiot den wegtackelt einfach so und dann diesen Schwachsinn da wieder absondert. Also ich kann mir vorstellen. Guckt ihr wirklich hier den Von Torra-Tor? Guckt ihr den wirklich? Ja, ich guck den. Ich kann den mit 93 halt. Ich guck mir wirklich einen Doppelpass an. Ich kann mit Von Torra. Ich wiederum nicht. Wenn ich den. Helmer und Bart. Wer ist der Moderator? Helmer, wenn ich den sehe, da krieg ich mit deinem Camp David. Ist mir zu viel Werbung. T-Shirt. Ja, das ist mir. Also, das. Nee. Also, ich find's gut für uns, dass du das guckst. Aber ich kann es nicht. Ich habe es mir aufgenommen, habe 5 Minuten geguckt, dann war da so eine Fotze, die da stand, hat den Check24 Tackle der Woche gezeigt und hat Von Torra ist jetzt auch der O2-Talk schon. Ja, also, so heißt die Sendung. Das kannst du ja auch meinetwegen machen, mir ist scheißegal. Aber da ist ja alles gelabelt. Da gibt es dann da aber warum Bildschirm. Warum machst du dann das mit Jörg Von Torra? One T. Man guckt das ja nicht wegen One T. Also tut mir leid. Ja, sowas geht mir halt am Arsch dabei, wenn ich diese behinderten Hashtags sehe. Was ich mich wirklich frage, die haben ja alle so Social Media Berater, diese ganzen Fernsehsender. Und Ist mal ohne Scheiß. Es kann doch nicht sind sein. Alle 60, Alter. Ja, genau. Weil es kann doch nicht sein, dass so ein Vollhorst wie ich feststelle, okay, so ein scheiß Hashtag bringt dir halt gar nichts. Also es sorgt halt nicht für Reichweite, sondern wenn überhaupt, dann sorgt es dafür, dass du irgendwie so eine deine Zusehergemeinschaft einigen kannst. Aber die wollen ja Reichweite generieren. Aber es ist ja nicht so, dass irgendjemand nach dem Hashtag Wonti sucht. Also normaler Mensch ja, sucht danach sie nicht. Sie rechnet schon damit, dass Leute da bei den Trends gucken bei Twitter und dann auf einmal Wonti sehen. Also da, ich glaube schon, dass hast das, du das schon mal gemacht? Gedanke. Nein, nie. Ich habe ja auch Pocho, gesagt, warte mal, Menschen, nein, habe ich auch noch nie gemacht. Kein Mensch guckt doch, sagt doch, was ist denn gerade im Trend? Oh ja, Wonti, guck doch glücklich mal. Aha, das ist ja interessant. Der Matthäus ja. Meint, nee, das gibt's das, nicht. Das wird der das Gedanke dahinter sein. Ja, das mag sein, aber das gibt's nicht. Nee, das lasse ich nicht zu, dass es sowas gibt. Ich finde es auch aber sehr schade, dass ihr euch nicht zu meiner WhatsApp-Nachricht bezüglich Nagelsmann geäußert habt. Das muss ich auch nochmal sagen. Was hast du denn da gesagt? Die du gerade geschickt hast? Nee, die ich vorgestern oder so geschickt habe. Man sollte doch Nagelsmann mal mit dem jungen Axl Rose vergleichen. Gar nicht, wer Nagelsmann ist. Weißt du, an was das liegt? Dass ich, also im ersten Moment, als ich das gesehen habe am Freitag, fand ich das auch besprechenswert und lustig. Aber haben wir da ja wirklich auch jedes dumme Schwein inzwischen seinen Nagelsmann-Witz gemacht hat, ist das für mich schon wieder so ein Ding, nee, das... Ja, so, aber wir waren wir die doch Ersten. Damit angefangen, dann können wir es doch wir waren die Ersten, Ricky. Ja, aber genau das ist mein Problem, dass jeder Vollidiot jetzt denkt, er müsste einen Spruch zu Nagelmanns Dings Penis da machen. Machen. Penis. So, das ist mir, dann habe ich keine Lust mehr drauf, sage ich dir so, wie es ist. Des Nagelmannes Penises. Und ich sage euch eins, der Nagelsmann, das ist schon einer. Der, ja, der wird mal ein ganz großer. Kann ich mir vorstellen. Hat Eva über ihn ja auch gesagt, der wäre ein großer. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe hier so viele. Ich wieder an rumzuheulen. Ja, es tut mir leid. Ich möchte, dich dass bremst doch keiner, dann sag doch einfach, was nee, du sagen wir haben willst. Nur noch 4 Minuten auf der Uhr, weil du ja gesagt hast, wir machen nur noch 90 Minuten, weil du noch was vorhast. Dann bin ich auch so professionell und respektiere das. Ich wollte jetzt noch schön über José Mourinhos Pressekonferenz reden. Ich wollte darüber reden, dass Liverpool. Das finde ich zum Beispiel interessant. Findest du, das ist ein Eklat? Aus meiner Sicht nicht. Nein, was ist da passiert? Nicht. Erzählt? Der Eklat, Mourinho ist aufgestanden und gegangen, weil er eine respektlose Frage gestellt hat. Erstmal muss dazu sagen, der hat ja gegen Tottenham 3-0 verloren. Das ist ja, das ist ja schon das Ding, dass er jetzt, sag mal, mehr oder weniger ist der angezählt. Also man wartet. Der ist mehr als angezählt. Ja. Hast du das gesehen? Nach dem Spiel 0-3 verloren im Old Trafford, im Theater of Dreams, stand da auf einer Kurve der Red Devils und hat 50 Sekunden hinzugeklatscht und sich verbeugt. So verabschiedet nach dem Motto, eigentlich. Jungs, es war schön mit euch. Ja. Das hat er gemacht. Ja, genau. Und das aber ist nämlich das, ja. Ja, und dann kam zu der Pressekonferenz und man weiß ja, wie das so abläuft. Du hast einen großen Anteil an Schwachsinnsfragen. Ja. Also ich habe jetzt nicht die komplette Pressekonferenz gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich so sehr unterscheidet von anderen Pressekonferenzen. Und dann gibt's immer so, wie ist der nochmal früher, der jetzt bei Sky den Krawallmann macht? Wie heißt, ihr wisst doch, wen ich meine, der immer so dumme Fragen stellt, das hat Lutz früher Jan Henkel gemacht. Früher hat das Jan Henkel bei Sky gemacht, jetzt gibt's so einen anderen. Ach, Thomas Hempel. Jan Hempel? Ja, Thomas Hempel oder Paul Hempel. Jan das Henkel ist, gab's doch. Nee, es gibt auch einen Hempel bei Sky. Ja, wie bei Hempel, so am Sofa. Ich sag es dir. Und den hasse ich, das ist wirklich so weit, dass ich mich selbst schütze und ausmache. Ton. Ja, aber ihr wisst, was Hempel ich meine. Es gibt so jemanden, der immer wieder irgendwas Blödes fragt. Und ich will jetzt wissen, wen du meinst. Du meinst diese Frage, die dann zum Beispiel an Mourinho gestellt wird, sehen Sie sich nächste Woche noch als Trainer dieses Vereins? So was in der Art. Ja. Und was Mourinho eingefordert hat, ist Respekt. Er hat gesagt, er hat 3 Premier League-Titel gewonnen und alle anderen Coaches in der Premier League zusammen haben 2. Also es steht also 3-2 für ihn, weil er halt immer auch auf die 0-3-Niederlage angespielt wurde und so. Und ich kann, also natürlich kann man jetzt sagen, es ist unprofessionell und hin und her. Und er ist dann auch aufgestanden und gegangen. Aber ich kann das verstehen, dass ihr irgendwann mal die von solchen Kaspern, jetzt stell dir mal vor, da sitzt so ein Manu Thiele, ja, so ein Happelmann, der dir ständig so eine Scheiße fragt, so, ja, aber sie haben ja 0-3 verloren, was ist für sie? Und hier, wo ich mir denke, was willst du, Nutte, von mir? Ja, was ja, willst ja. du von mir, Alter? Ich habe hier 3 Titel geholt, ich habe die größten Fußballer ever trainiert, ich habe einen Ronaldo unter den Hut bekommen, als der noch ein Exzentriker war und sich von niemandem hat einfangen lassen. Ja, da habe ich den hier in Madrid noch größer gemacht, als er eh schon war. Was willst du, Kasper, von mir? Und natürlich ein normaler Coach, der lehnt sich zurück, lässt das über sich ergehen, geht nach Hause und das war's. Und Mourinho, der wahrscheinlich in seiner ganzen Art momentan eh sehr angespannt ist, weil er das natürlich spürt, was da passiert, dem platzt dann letzten Endes die Hutschnur. So, und aber das ist auch mal schön. Er macht es aber auch noch auf eine ich finde das immer gut und natürlich und sympathisch und menschlich, wenn man sich dann auch mal aufregt und ausrastet und meinetwegen auch geht. Aber José Mourinho kriegt es dann hin, das auch noch unsympathisch zu machen. Ich fand das echt. Ja. Respekt, Respekt, I told you, Respekt. Und, ja, und finde ich auch, dass er für so einen Portugiesen einen ganz schön russischen Akzent hat? Hat er sich von Abramowitsch abgeguckt, damals bei Chelsea. Bei Chelsea. Ich weiß, Pocho macht es 10 Mal pro Ausgabe. Ich mache es einmal im Jahr. Klickt bitte den Link an. Der Hab typ, ich geguckt, ja. Ja. Der Typ ist der Hempel, Schlimmste genau. von Sky. Ja, kennt ihr den? Der Hempel. Ja, den mag ich auch nicht so sehr. Das ist so eine Guerilla-Reporter-Taktik, die sie da einwenden und denken, damit würden sie, sagen wir mal, so für Buzz sorgen, ja, da möglichst schön, irgendwie eine Schlagzeile produzieren mit irgendwas, dass der, weißt du, das reicht ja dann schon, wenn du sagen kannst, weiß ich nicht, Rudi Völler oder von mir aus Heiko Herrlich, stürmen Wut in Brand aus Sky Studio. Ja, das ist ja schon dann der Clickbait, den sie haben. Die Leute wollen wissen, was ist da los gewesen? Überall geht das durch die Decke. Ja, das Bild bringt noch so eine Bild-Plus-Artikel zu dem Thema am besten. Und dieser Trainer stürmte aus dem Sky Studio. Genau, dieser Trainer. Ne? Und damit so eine Silhouette nur abgezeichnet. Ja, so ähnlich wie diese Mannschaft ist vorzeitig aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden, nachdem Deutschland rausgeflogen ist. Die ganze Welt weiß es, aber wird noch ein Sky Plus, wie heißen die? Bild Plus Artikel drüber verfasst. Ja, also ich habe Verständnis für solche Typen. Was ich noch sagen wollte, manchmal erinnert mich das auch ein bisschen an Dana White, der das Ganze über eine, auch immer wieder macht, also dass er Reporter so abwatscht, ja, aber dadurch so eine, der hat halt so eine Cockiness mit dabei, die irgendwie sympathisch wirkt. Das meine ich nämlich. Das ist eine andere Art, aber im Grunde ist es genau das Gleiche, was er macht. Also dieses sich über die Frage des Reporters zu stellen. Du kannst natürlich damit anders umgehen. Muss man schon sagen. Hast du sonst noch was auf deinem Themenzettel? Ich finde das alles sehr interessant. Ich finde das auch sehr interessant. Ich finde, ja, ich... Hau raus! Das ist aber jetzt auch wieder so ein Druck. Dieter der Woche haben wir noch. Ja, der kommt jetzt als nächstes. Der kommt als nächstes, ja, ich... Ach, Ricky, Mann, du, das ist so viel hier. Ich habe mir so Mühe gegeben und dann werde ich einfach. Pocho, können wir nicht auch noch mal kurz darüber reden? Kannst du mir noch mal sagen, was ich machen soll, außer zu sagen, er soll einfach seine Themen nennen? Nee. Mann, das ist dieses Rumgedimmer war doch gerade einfach nur Zeit geschindet, dass ich mein iPad entlocke. Ach so. Sie ist schon entlockt. Ein iPad mit Und jetzt möchte ich bitte eine konkrete Aussage von. Legst du deinen Penis auf den? ja. Das ist eine schöne Frage, Pocho. Ja, ich lege meinen Penis auf die Touch-ID. Ja. Weil das geht. Das geht, ja. Natürlich, du kannst auch deinen Arschloch auf die Touch-ID legen. Nee, das aber geht warum nicht. Sollte man das machen? Warum sollte man das nicht machen? Das ist die Frage, Ricky. Ich kenne die Antwort, weil es behindert ist. Naja, aber das ist keine Antwort. Das ist eine Antwort. Nee. Eine Antwort ist es allemal. Das ist richtig. Eine Antwort ist es wirklich, Pocho. Ja, eine Antwort ist es. Jetzt bringe ich dich aber in Bredouille. Kannst du mal gucken. In was bringst du ihn? Ja, du kannst ja mal gucken, wer hier Ich fand, ich hatte Ricky so ein bisschen was vom Duktus wie Angela Merkel. Ja, das stimmt. Ich habe auch die Augenringe von ihr. Ja, sie sieht aus wie ein aufgedunsener Nussknacker, muss ich sagen. aus wie ein missmutiges Kind mit diesem Mund. Ja, das stimmt. So. Jetzt sag doch mal. Ich bin Fan, gebe ich zu, aber Erfolgsfan. Wie auch bei meinem anderen Verein, FC Bayern München, wenn die Zweiter werden, dann suche ich mir aber einen neuen. Findet ihr das auch so geil, was da in Liverpool gerade passiert? Ich finde Liverpool das Thema sehr geil, weil Klopp da drüber scheint noch ein bisschen für mich. Und die Mannschaft ist auch geil. Ja, die haben sie sich ja auch was kosten lassen. Ist ja nicht so, dass sie das so einfach... Und der Naby Keita hat gar nicht gespielt, weil er verletzt. Weiß man das? Hat nicht gespielt, wundert mich, weil das war eigentlich so mit der Spieler schlechthin. Beim ersten Spiel, der so gut war, ne? Ja, auch in den Vorbereitungsspielen war es schon der Spieler, der... Also da hast du das Gefühl gehabt, okay, ich verstehe jetzt A, warum Leipzig die Qualitäten hatte, die sie haben oder hatten, so muss man sagen. Und auf der anderen Seite war jetzt auch noch mehr nachvollziehbar, warum man sich auf so einen Deal eingelassen hat mit, der darf noch mal ein Jahr da spielen, Hauptsache wir kriegen den irgendwie. Also das ist schon ein mega geiler Spieler, vor allem dann in diesem Klopp-System. Ich glaube, dass der, also die Mannschaft nochmal enorm aufwertet, die ja eh schon gut ist. Ja, ist ein guter Mann. Weiß ich nicht, was mit dem war. Auch nicht, weiß ich auch nicht. Habt ihr ein bisschen Juve verfolgt? Nee, das ist nur die Zusammenfassung. Also bei mir gibt es keinen Ronaldo-Hype, muss ich sagen. Er hat ja immer noch kein Tor geschossen, ne? Nee, hat immer noch kein Tor geschossen. Gibt doch kein Jubelbild von ihm, ne? Doch, es gibt diese lustige, kein Jubel, aber diese lustige Szene, als er da das Tor eben nicht reinmacht. Ja, und dann so lacht. Und du merkst, weißt du, ja, was ich mal sagen muss? Ich finde es schon geil, dass so ein Spieler, der so viele Erfolge gefeiert hat und so viele Tore geschossen hat, da wirklich, du merkst ihm richtig an, wie es in dem Moment, es kotzt ihn tierisch an, dass er das Tor nicht macht, aber er merkt sofort, ich kann jetzt hier nicht, also ich muss mich jetzt ja mitfreuen. So, das merkt. Aber ich bin froh, genau, dass du das sagst, weil er sich natürlich im ersten Moment aufgeregt hat. Mandzukic hat er das Tor gemacht und er hat ihn angeguckt und Ronaldo hat sich ja so weggedreht und so, ah, oh, fuck, ne? Und dann hat er aber noch gemerkt, ah, Kayfabe. Ne? Und dann hat er gelacht. Dann hat er gelacht und dann. Ja, es war schon grenzwertig. Ich weiß gar nicht, was ich sympathischer oder ehrlicher finde. Wenn er sich dann wirklich aufgeregt hätte, weil er so ein verbissener Ehrgeizling ist. Nein, das ist Professionalität. Das ist Professionalität, was er dann gemacht hat, ne? Ja. Ich glaube auch, dass er sich dann schon eine Sekunde später wieder einfängt und sich denkt, ja, okay. Also ich glaube nicht, dass es jetzt ihm wirklich, das ist wirklich ihn beschäftigt. Aber in diesem Moment zeigt es halt, wie hungrig dieser Spieler ist und wie sehr sich das vielleicht von anderen auch Topspielern unterscheidet. Die, besonders Topspieler in dem Alter. Das darf man bei denen wirkt das ja manchmal so satt und auch dekadent. Also die haben so eine Art und Weise aufzutreten. Hast du immer das Gefühl, ja, ich nimm mal zum Beispiel Ribéry, ja, der über den Platz läuft und auch so spielt so mit dieser Art und Weise, dass er davon ausgeht, dass alle anderen sich jetzt mehr oder weniger vor ihm verneigen sollten und dass er sich immer mehr rausnimmt, als das andere Spieler machen würden und auch dürften. So, und ich sag jetzt nicht, dass Ronaldo sowas nicht macht und auch vielleicht mal einen Elfmeter versucht zu schinden, um das Thema nochmal kurz mit aufzugreifen. Olaf will raus, aber jetzt bin ich hier beim Reden, Olaf hast du zu warten. Aber Ronaldo hat auf der anderen Seite dann in diesen Momenten diesen Hunger eines 18-, 19-jährigen Top-Talents. Das finde ich schon geil. Ja, ja, genau. Das haben aber scheinbar alle diese ganz Großen des Fußballs. Ronaldo, Robben, Ribéry. Auch Robben, der ist ja völlig zerbissen, völlig zerrissen. Hat aber im Anschluss bei dem Hoffenheim-Spiel ein überraschend sympathisches Interview gegeben, als er gefragt wurde, ob er sauer ist. Und er sagte, du kennst mich, ich bin nicht sauer. Habe ich so noch nie gehört von Robben. Und es wirkt fast so ein bisschen, als wenn sie vor der Saison, was sie natürlich auch gemacht haben, hoffentlich, mit ihm geredet haben, Mensch, François Robben, du wirst nicht jedes Spiel spielen. Und er wirkte ein bisschen vorbereitet und gelassen auch mit der Entscheidung. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er natürlich jedes Spiel spielen wollen würde. Aber das ist ein neuer Robben irgendwie. Finde ich ganz charmant, ja. Mal gucken, ich fand das Interview auch ziemlich cool, so dass er das so sagt. Aber ich muss sagen, also wie dumm muss man denn sein, um nicht seine eigene Situation richtig einschätzen zu können? Also der kann doch nicht. Der ist ein Narzissist. Ja, das ist schon. Bestimmt. Du aber auch, Fotscho. Habe ich auch nie bezweifelt. Es gibt doch keinen. Ich stehe auch so vorm Spiegel morgens mit dem. Es gibt doch keinen, der davon ausgeht, dass Robben jedes Spiel bei Bayern München bestreiten wird. Dass er selber natürlich jedes Spiel spielen will, das mag sein. Und dass er das so auch nach außen kommuniziert, kann ich auch verstehen. Weil klar, du musst ja auch so wahrscheinlich auftreten. Aber er selber muss sich doch darüber im Klaren sein, dass vor allen Dingen mit seiner Historie, mit seiner Verletzungshistorie und so, dass das gar nicht im Rahmen der Möglichkeiten liegt, dass er wirklich jedes Spiel von Anfang an spielt. Und wenn man daran denkt, wie Coman auch in der Rückrunde, bis er sich verletzt hat, aufgetreten ist, ja, da hat er sich, denke ich mal, schon ungefähr ausmalen können, dass es jetzt kein Alleingang wird auf der rechten Seite. Der muss ja eigentlich froh sein, dass sich der Coman verletzt hat jetzt. So, ja, vielleicht auch nochmal so ein Thema, dass Bayern sagt, nö, also da brauchen wir eigentlich nicht mehr nachbessern. Habe ich auch gedacht, ja, natürlich mit zwei so verletzungsanfälligen Außenspielern wie Robben und Ribéry. Ja, Coman ist ja schon weg. Coman ist auch für mich verletzt. Gnabry ist ja auch noch. Ist eigentlich, die haben nur verletzungsanfällige Außen. So, und dann sagen die, das wird schon irgendwie gehen. Zwei fehlen schon. Zwei fehlen schon, geil. Ja. Aber ist es nicht auch so, dass diese, ich würde schon fast Überheblichkeit der Bayern nennen, auch so eine, ja, dass sie sagen, wir brauchen nichts nachzubessern und so weiter. Nein, ich sehe das auch. Habt ihr dieses Laugenbrezel-Mümmelnde auf dem... Ja, das ist doch wohl der Hammer, oder? muss dann der Reporter Ricky da hingehen in dem Moment? Was soll er? Also ich verstehe da Uli ein bisschen. Ich bin ja jetzt, bin ich ja ganz ehrlich, nicht immer seiner Meinung. War das ein Laugenbrezel, echt? Für mich war es ein Laugen-Uli. Bei der Laugen-Uli. Was soll er denn sagen? Ist ja völlig richtig, dass man für 3 Monate keinen Spieler verpflichtet. Und wenn die jetzt wirklich diesen personellen Sparkurs eingehen, dass sie da jetzt auch noch Bernat und meinetwegen auch noch Boateng verkaufen, da muss man da gucken, ob man am nächsten Wochenende noch 16 Spieler zusammenkriegt. Noch 16 Spieler zusammenkriegt, müssen wir mal gucken. dann musst du das jetzt auch durchziehen und mit deinen verletzungsanfälligen Spielern da das überbrücken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, es erinnert mich so ein bisschen an die letzten 10 Runden eines Michael Schumacher-Rennens, der gegen David Coulthard irgendwie schon so bitte leicht. Gegen wen? So, David Coulthard. Kennst du den DC, nicht? DC, wie wir ja, im Fahrrad. Weißt du, heißt der Coulthard wirklich? Ich dachte mir, der ist Coulthard. Der ist aber Schotte und warum heißt der Coulthard? Ja, jetzt regt er ja nicht so auf. Ja, ist ja egal. Rowdy Piper. Ja. Nee, wenn Michael Schumacher die letzten 10 Runden gegen Rowdy Piper fährt, ja. Und aber schon weißt du, die Reifen sind schon runter. Ja. Der Frontspoiler ist schon leicht angeknibbelt und hinten, ja. Da leckt es auch schon da am Kühler, der Aschenbecher ist voll und so, weißt du? Ja. Und so wirkt auf mich diese Bundesliga-Saison und Champions League und DFB-Pokal von der Bayern. Ich finde es ganz geil. Überaltert. Dünner Kader, wenn sie jetzt wirklich noch die beiden verkaufen. Ich finde das ganz spannend, muss ich sagen. Vielleicht, ich weiß nicht, ich finde das im Moment, ich rede mir die Welt auch schön, wie die und dein Arschloch. Aber ich lasse mich da überraschen. Ich finde das ganz charmant und bin aber dann wirklich gespannt. Dann wissen ja auch alle, weil Uli ja bei Hashtag OneT gesagt hat, wir sammeln dieses Jahr. Ja, wenn wir dann groß einkaufen gehen, da bin ich mal gespannt, weil 70 Millionen sind ja schon weg. 70 Millionen sind ja schon weg. Rodriguez müssen wir bezahlen. Und für 30 Millionen kommt da auch noch einer. So, und ich bin gespannt, was da. Das Pavard-Ding ist noch nicht hundertprozentig durch. Das ist nicht hundertprozentig durch. Aber wenn du davon ausgehst, sind jetzt schon mal 70 Millionen weg, wenn 35 wenn kostet Pavard. Ja, 35. Ja. Ja, dann, plus Bonuszahlungen. Ja. Also ich finde das wirklich spannend, was da der FC Bayern nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt für also die müssen ja alle kaufen. Aber von Griezmann bis alle. Aber Chris, eins ist ja auch klar, wenn ein Verein mal dann überschwänglich ausgeben kann, dann ist es also europaweit, dann ist es schon der FC Bayern selbst. Was du jetzt sagst, da bin ich absolut bei dir, wenn du das schon so ankündigst und im Endeffekt dafür sorgst, dass vielleicht sich dann Vereine denken, ja, da können wir ja nochmal einen Zehner drauflegen, an Ablösesummenforderungen. Ja. Wenn die wirklich in so eine Situation kommen würden, das sehe ich jetzt nicht, dass sie was weiß ich, nur in die Euroleague kommen oder so. Ja, das sehe ich absolut nicht, aber ich meine nur so, wenn so eine Situation eintreten würde, da bin ich mir sicher, dass sie da ein paar Scheine aus dem Keller holen und ein paar Spieler verpflichten, da wären wir froh, es wäre wieder eine langweilige Saison gewesen. Also, weißt du, gerade so, was innerhalb der Bundesliga angeht, wird dann einfach mal, da wird so ein Pulisic gekauft, das kann ich mir schon, oder Pulisic, Entschuldigung, nicht, dass ich jetzt gleich wieder ein Hate-Mail bekomme, Pulisic wird da direkt mal wegverpflichtet und was weiß ich, alles, was sonst noch irgendwie halbwegs was auf die Kette bekommen hat. Ja, also ich mache mir da wenig Sorgen um den FC Bayern München, wenn ich ehrlich sein soll. Nee, also, naja, klar. Aber es gibt andere Vereine, die finde ich da... Da mache ich mir mehr Sorgen, so möchte ich sagen. Sorgen, ich glaube, Dortmund wird schon interessant. Dass diese Bundesliga-Saison überraschend unterhaltsam wird. Ich habe nicht spannend gesagt, unterhaltsam. Ich glaube, sie wird sehr unterhaltsam. Ich glaube schon. Vor allem, weil Dieter auch ein ganzes Jahr dabei ist. Im besten Fall. Es liegt an euch. Es liegt nur an den Patreoniken, ist richtig. Ich sag's mal so. Ich bringe nochmal, wir haben gesagt, wir betteln einmal, aber ich sag's euch so, wie es ist. Auch wir brauchen 40 5-Sterne-Bewertungen. Um in der Liga zu bleiben. Also, da muss man mal sagen, wir gehen jetzt stark. Hier schon das mit 20 stark. Punkten sozusagen in die Saison. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. 40 Euro pro Monat haben wir ja schon mal. Ja, die Euros, das ist nicht mein Ding. Mein Ding sind jetzt die Bewertungen. Ich brauche halt wirklich diese 40-Sterne-Bewertungen. 40-Sterne-Bewertungen auf iTunes. So, Dieter der Woche, würde ich sagen, oder? Super. Ich möchte schon noch über meinen Verein auch reden. Ja. Hat der gespielt? Der hat auch gespielt. Grevenbroich am Wochenende wieder aktiv gewesen? Ja. Der Podcast. Stimmt. Wir haben den einfach völlig übergangen mit. Wir haben doch vorhin schon ganz ausführlich darüber gesprochen. Ja, kurz mal die erste Chance angerissen. Ich bin erst später dazugestoßen, weil wir nicht im Lande waren. Hab mich aber sehr auf das Spiel gefreut, auf die zweite Halbzeit, die ich ja dann nur mitbekommen habe. Ja, hat ja auch gereicht dann eigentlich. Ja. Und ich muss sagen, vor dem Spiel, am Freitag schon, am Samstag, habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Habe ich mir auch den Kader mal so bei Sky Sport News oder wo das war, habe ich mir den mal reingepfiffen. Da haben sie dann nämlich alle Kader mal irgendwie durchgecheckt. Und das ist schon bei Leverkusen richtig geil. Die Starting 11 ist richtig, richtig, richtig geil, muss ich wirklich sagen. Aber dann kam es so, wie es kommen musste. Alles für die Katz. Alle Gedanken, die du dir gemacht hast, alle Träumereien, wie diese Mannschaft spielen könnte, völlig für den Arsch. Dann kommen die Gladbacher mit Raphael. Ja, nicht nur mit Raphael. Du hattest ja in dem Spiel auf jeden Fall eine klare Zweiteilung. Die erste Halbzeit war sehr unspektakulär, bis hin, dass es eher ausgeglichen oder sogar die Waage ein bisschen nach Leverkusen ausgeschlagen ist. Aber dann in der zweiten Halbzeit war es schon eine richtig geile Zeit, besonders in diesen 10 Minuten oder diesen 3 Minuten, wo diese Tore fielen und den 5, 6 Minuten vorher und nachher. Da war es schon so, dass Gladbach Leverkusen ein bisschen vorgeführt hat. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil wenn du mich vor dem Spiel darauf festgenagelt hättest, du musst es jetzt tippen und davon hängt wirklich was ab, du darfst jetzt nicht die Vereinsbrille anziehen und so weiter, ja, dann gebe ich dir recht. Alleine die Startelf von Leverkusen ist auf jeder Position wahrscheinlich theoretisch besser besetzt als die in Gladbach, aber ja, die haben dann halt mannschaftlich gut dagegen gehalten und haben das Ding innerhalb von ein paar Minuten gewuppt. Und das freut mich als Fan, sehr sogar. Wenn man dann auch noch mit einem starken Johnson, mit starken Innenverteidigern, die auch so auf dieser Position nie zusammengespielt haben. Und ja, dann kannst du auch mal gegen... Johnson war überraschend auffällig. Ich fand den gut. Den habe ich eigentlich schon abgeschrieben als Bundesligaspieler. Ja, aber... Ne? Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Leverkusen wirklich in der ersten Halbzeit wirklich Pech hatte. Also das war für mich die deutlich bessere Mannschaft. Kannst du dir davon nichts kaufen. Aber da muss ich jetzt mal so sagen, da hat Gladbach Glück gehabt, was völlig in Ordnung ist. Klar, es kommt noch dazu, dass Hazard diesen Elfmeter da verballert. Also von daher kann man sagen, sag mal so, die ersten 35 Minuten hat Leverkusen für mich schon sehr, sehr gut. Der ballert hat, weil Sommer so gut war oder weil sie zu doof waren? Nee, der hat ja einen Elfmeter verschossen. Ja, aber das war nicht so scheiße geschossen, fand ich. Also, der war schon gut gehalten, oder? Can. Also, das war schon. Ich halte von dem Sommer sehr, sehr viel. Ich finde den. Es hat nicht Sommer, gut. Hat den nicht gehalten, sondern Sommer. Es war ja gegen Özcan. Gladbach. Özcan hat den gehalten. Özcan. Es war nicht gegen Gladbach, sondern Gladbach hat einen Elfmeter bekommen, so muss man sagen, in der ersten Halbzeit. Okay. Und den hat Hazard geschossen und hat fair geschossen. Aber das war schon sehr, sehr gut von Leverkusen und dann läuft das ein bisschen blöd. Das 2-0 war halt, das ist halt mega, so eine Kombination, das siehst du auch in der Bundesliga. Der Doppelpass da, ne? Also überhaupt, ja, diese Schnelligkeit in der Aktion fand ich schon wahnsinnig geil. Und weiß nicht, ob das jetzt so oft in Gladbach passieren wird in dieser Saison, ist auch egal. Hauptsache, du hast Spieler, die es überhaupt können. Also das ist ja schon, weißt du, es muss ja nicht, ich finde es immer schon gut, wenn die Abwehr nicht genau weiß, was passiert jetzt. So ein Raphael, der kann halt auch mal von 16 Metern einen rauslassen, der kann sich in den Strafraum kombinieren. Also du hast halt einfach Optionen und darauf muss ich eine Abwehrkette einstellen. Und wenn die dann zu Erfolg führen, diese Möglichkeiten, die er da hat, dann scheißen sich vielleicht auch mal wieder Verteidiger in die Hose, weil so ein bisschen hat ja die Furcht vor dem Raphael abgenommen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Das gab es einen Neuzug? Ich glaube, Player hat nicht gespielt. Player hat nicht gespielt, nein. Bisschen enttäuschend bislang, so seine also erster Spieltag, schon klar. Aber man hat schon gedacht, dass das so Holy-Fuck-Moment ist. Ich glaube eher, dass das auch eine Art Schutzmechanismus in Gladbach ist, den die da noch anwenden. Dass da halt nicht direkt drauf, dass alle Kameras direkt da drauf sind. Wenn du jetzt, sagen wir mal, bis zur ersten Quatschpause da, die wir da einlegen müssen, wegen irgendwelchen Spielen von Menschen, die mich nicht interessieren, wenn du bis dahin alle Spiele gut bestreitest ohne ihn und bringst ihn danach und er schlägt dann in einer Mannschaft gut ein, die schon funktioniert, dann kann das erfolgreicher sein. Gab es denn 25 Millionen, Mann? Gut. Ja, 23, glaube ich. Ja, wie gesagt, kann. Gab es denn eine Neuverpflichtung, die gespielt hat? Neuhaus als Leihspieler ja zurückgekommen. Der hat es wirklich gut gemacht. Ne? Ja, der ist Bombe. Also da gab es ja auch lange den Versuch von Düsseldorf, ja, den irgendwie zu halten. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich fand, was spielt der? Mittelfeld. Ja, okay. Ja, so über die rechte Seite kommt der bei euch. Nee, oder? Links, oder? Nee, eher links. So ein Flanke, okay, oder was? Weil Hofmann spielt doch eigentlich rechts. Okay. Oder verwechsel ich das jetzt? Kann auch sein. Ich habe den jetzt auf rechts so ein bisschen abgespeichert, aber das ist ja auch egal. Er ist auf jeden Fall im Mittelfeld sehr aktiv und hat das hervorragend gemacht. Und ich wollte noch sagen, ich habe den, wenn ich mal zweite Liga geguckt habe und Düsseldorf, dann war das so ein Spieler, der direkt aufgefallen ist. Also da hast du, es gibt ja manchmal so Spieler, die siehst du und hast das Gefühl, das ist ein Zweitligaspieler. Und dann hast du bei manchen Spielern halt einfach das Gefühl, die gehören da eigentlich nicht hin. Mir geht es jetzt momentan so bei Mangala, der für Hamburg spielt, der von Stuttgart dahin ausgeliehen wurde. Wenn du den siehst, was der da so mit einbringt, dann merkst du halt, das ist kein Zweitligaspieler mehr. Mag sein, dass es noch nicht ganz für die erste Liga reicht, aber bei mir habe ich dieses Gefühl, so wenn ich die erste kanadische Liga gucke bei Alphonso Davies, dann merke ich direkt, das ist ein ganz besonderer Spieler. Das ist ein Jahrhunderttalent. Du guckst die kanadische erste Liga? Selbstverständlich nicht. Wo kommt die denn? Ja, Sky bald exklusiv. Ja, in der Endlosschleife, jedes Spiel. Pass auf, genau so. Das ist bei Sky Ticket für 5 Euro. Da könnten sie mich trollen. Einfach so hier, die ukrainische Liga, alle Spiele, wann immer sie wollen. Aber nur in SD. Genau, sagen wir mal 15 Euro mehr in HD. Ja. Geht ja. Der Woche? Ja, ich freue mich übrigens, dass Gladbach, das muss ich wirklich noch abschließend sagen. Ich freue mich, dass Gladbach gut gestartet ist. Ich glaube, es war wichtig, ja. Um auch mal so von der Mannschaft und auch vom Trainer den Druck so ein Stück weit zu nehmen. Weil ich kann mir vorstellen, wenn Gladbach gut in die Saison reinkommt, ist das eine Mannschaft, mit der man rechnen kann. Vielleicht ist für den ganz großen Wurf, aber zwischen 3 und 7 ist da viel möglich. Und mir ist es lieber, ich habe halt mehr solche Teams wie Gladbach oder anders gesagt, mehr so Teams wie Leverkusen, Leipzig und so, die sich um die europäischen Plätze, Champions League battlen. Das gefällt mir einfach besser, weil da natürlich ein bisschen mehr Spannung in der Bude ist. Auf was ich keinen so einen Bock habe, ist halt, dass es da irgend so eine Graupenmannschaft gibt, die immer irgendwie zufällig 1-0 gewinnt, so ähnlich wie Stuttgart jetzt in der Rückrunde. Oder Hertha ist für mich da auch so eine Mannschaft. Auf einmal sind die auf Platz 5 und du denkst, was geht denn hier ab? Da ist mir sowas wie in Gladbach etwas lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also von daher freue ich mich schon, dass die... Man hat ja auch gesehen, nicht zuletzt beim 2-0, dass da auch Spielfreude irgendwo ist und auch das Personal da ist, um solche schönen Tore zu schießen. Um noch abschließend zu sagen, ich habe eben gesagt, er hat nicht gespielt, Player ist eingewechselt worden in der 80. Minute oder so. Ja, Glückwunsch. So, Dieter der Woche. So, da müssen wir festhalten, Folge 12, da hat sich mal wieder Chris durchgesetzt. Ist schon ein bisschen her, die Folge 12. Natürlich. Ich hasse Sky, hat da zuletzt den Dieter der Woche geholt. Ich habe schon jetzt dreistellig, die ich gewonnen habe. Ne? Also bei der Folge 23 habe ich, glaube ich, schon über 100 Mal den Dieter der Woche richtig gehabt. Ja. Na, ich kann mir vorstellen, dass richtig du da eine genaue Statistik dazu hast, Chris. Ich habe da so ein PowerPoint-Präsentation, die schicke ich euch gleich mal rüber. Gut, Leroy Sané ist damals auf Platz 2 gekommen mit 28% und Marc-André Ter Stegen. Was macht der heute eigentlich? Spielt er noch? Wurde auch nur eingewechselt bei Man City bei dem 1-1 gegen Wolverhampton. Ich bin auch so informiert. Mann! Geil, ey! Weiter. Achso. Also Pocho, du musst wieder anfangen mit dem Dieter der Woche. Ich mache das ja vielleicht auch extra. Ich habe nur einen, ne, verliere, wenn wir den dann wegnehmen. Um halt da was weg. Ich könnte jetzt was wegnehmen, bestimmt. Aber ich bin auf eins gekommen, was sich auch sehr schön darstellen lässt, weil man so ein schönes Loch nehmen kann, was einfach nur dunkel ist und dem dann ein Krönchen aufsetzen könnte. Und nichts ist im Doppelpass mehr gefallen und deswegen meine Nominierung für den Dieter der Woche ist der Kölner Keller. Ja. Ja, der Kölner Keller. Soll ich den VAR nehmen oder der Kölner Keller? Speziell den Kölner Keller. Da hast du schon gewonnen. Der Kölner Keller ist alles, was im Moment die Fußballkultur zum Erliegen bringen kann. Denn wir merken eins, und das nicht zuletzt durch die Schwalbe von Franck Ribéry, dass es sogar passieren kann, dass der Videoschiedsrichter nicht nur etwas nicht gerechter, sondern auch noch dazu unfair macht. Und wenn es so weit kommt, dann kann man so ein Ding als gescheitert betrachten, auch wenn alle sagen, ja, wir werden uns davon nie mehr verabschieden. Kann ja sein, trotzdem ist das gescheitert. Das ist der letzte Rotz. Aber der Kölner Keller schafft es wirklich, über allem zu schweben, weil man weiß ja als Zuschauer nicht mal, wer da sitzt oder was da sitzt und welche Kommunikation da stattfindet. Und da finde ich so ein schönes Kellerloch aus den 80er Jahren mit so Holzverschlagtüren und so. So stelle ich mir das halt vor, dass sie da unten sitzen und Glühwein trinken, weil es jetzt schon so kalt ist da. Die werden ja mal eingeblendet. Und wenn ich dann die Namen lese, denke ich mir, eigentlich wäre es viel professioneller, wenn da irgendeiner aus Honduras und aus Nepal sitzen würde, weil die haben es echt ganz gut gemacht bei der WM. Ja, richtig. Bei denen hat es irgendwie geklappt. Aber wie gesagt, der Kölner Keller, wirklich als Bezeichnung auch, für mich ganz klar. Herausragender Pick von dir, Pocho. Ich gratuliere dir. Dankeschön. Danke. Ja, da hat sich das Trainingslager auf jeden Fall gelohnt bei dir. Puh, jetzt war ich aber auch nervös. Stark, war stark. Starker Pick. Ja, ich habe auch lange überlegt. Ganz ehrlich, so hundertprozentig hatte ich erstmal keinen auf der Fahne und dann bin ich in mir gegangen und dann konnte es nur einer sein. Der Van Gogh unter den Trainern, muss ich sagen. Das ist einfach jemand, der hat der Bundesliga gefehlt. Ja, ich kann es ja schon mal auf den Punkt bringen. Christian Streich hat einen Bandscheibenvorfall. Ja, und konnte deswegen nicht auf der Trainerbank sitzen. Das ist richtig, aber ihr wisst, wenn es bei dem Dieter der Woche jetzt ums Eingemachte geht, dann halten die anderen die Fresse. Lucien Favre ist für mich ganz klar der Dieter der Woche. Er kam zurück. Natürlich haben viele gesagt, ja, vielleicht die Zeit in Berlin, die ging nicht ganz so gut aus. Und auch das Ding in Gladbach war ein bisschen merkwürdig, aber das macht einfach so ein Genie aus. Er beendet die Dinge, wenn er der Meinung ist, sie sind fertig. Nur weil ein Gemälde nicht so aussieht, wie wir uns das vorstellen, bedeutet das nicht, dass der Künstler damit nicht zufrieden ist. Und so verstehe ich Lucien Favre. Und wenn man sich das Spiel... I'm the one who knocks. Hört sich so ein bisschen an. Du gerade irgendwie Breaking Bad rezipiert. Entschuldigung. Lucien Favre ist mein Pick für einen Dieter der Woche. Aber ihr müsst das mir auch einmal nachsehen. Ich bin immer der Motor. Ich bin die Frohnatur. Ich bin die rheinische Frohnatur, bin ich dieses Podcast. Und da bin ich einmal schlecht gelaunt, weil ihr den Ton zettelt mit Faschisten aus Chemnitz. Da muss ich auch mal wirklich, da müsst ihr beide jetzt auch mal wirklich sagen, wir verzeihen dir und freuen uns auf die 24. Ausgabe, wo alles besser wird. Es tut mir wirklich leid. Aufrichtig tut es mir leid, dass ich euch beiden den Abend zerstört habe. Ihr scheiß Nazis. Mein Pick der Woche. Es war erst aus der Emotion her, weil ich so ausgemacht bin. Der Pjanic von Juve, er ist es nicht. Habt ihr das Tor gesehen? Nö. Ricky? Ja. Das, weißt du, das ist eine miese Dreckshure, der Typ. Wie lange podcasten wir eigentlich schon? Ja, ich weiß, kommt jetzt nichts drauf. Mein Dieter der Woche ist der Golden Boy Hannovers. Der neue König. Es ist möglicherweise das größte, das fleischgewordene Talent. Hannovers, die ganze Stadt redet nur noch von Namen. Ja, ich muss ihn selbst nochmal nachlesen. Ja. Hendrik Weidand. 3 Ballkontakte. 3 Tore. 81 Sekunden hat er gespielt im DFB-Pokal. 2 Tore, 1 Tor davon. Ein Jahrhunderttor. Dieser Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo, den er da gegen Juve im Champions-League-Spiel geschossen hat. Lächerlich. Großartig abgewichstes Tor gegen Bremen. Das 0 oder 1-1, das könnt ihr euch aussuchen. Ist beides stark. Ja, das ist voll. Hat er gemacht. Hendrik, ich muss nochmal nachlesen, Hendrik Weidand, wirklich, liebe Hörer, wenn ihr den nicht nehmt, dann habt ihr kein Herz. Da bist du doch gar nicht, wo wirklich Street Credibility zu Hause ist. Ihr könnt natürlich den Video Assistant nehmen. Könnt ihr machen, aber dann seid ihr Masse. Dann seid ihr Mainstream, dann seid ihr, ihr kloppt alle nur selber mit drauf ein. Das kann ja jeder. Und das, was Ricky genommen hat, das habe ich schon wieder vergessen. Nehmt Hendrik Weidand. Es ist wirklich eine Erscheinung. 23 Jahre alt. Sein Steuerberater hier in Vor 3 Jahren hat Kreisliga gespielt. Kreisliga. Und hat nach vor, weißt du, was er davor gemacht hat, Pocho? Nee, was Fortnite hat er gespielt? Brustring-Talk noch moderiert. Der hat den Brustring-Talk noch mit moderiert, hat er vorher gemacht. Hauptberuflich. So. Und der Steuerberater vom Hendrik Weidand, der ist hier in Langenhagen, an der Fürstbückler-Allee. Als der die Gehaltserhöhung dem... ist die auch aufgeteilt in Schoko, Vanille und er... ja, aber du kannst dir denken, dass das... Wir sind ja wirklich ein sehr, eine sehr gentrifizierte Stadt. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, was für Menschen bei der Schokostraße langlaufen. Der Steuerberater von Hendrik Weidand, der hat nicht mehr richtig gucken können, als er gesehen hat, dass er auf einmal 300.000 mehr auf dem Konto hat. Liebe Hörer, machen wir es kurz. Hendrik Weidand, vielen Dank für den Sieg. Gut, also ab morgen 15:30 Uhr, morgen ist in dem Fall Mittwoch, 15:30 Uhr könnt ihr abstimmen, Dieter der Woche, fast eine Woche habt ihr Zeit, bis Dienstag 15:30 Uhr, dem darauffolgenden Dienstag logischerweise für alle Vollidioten, der Kölner Keller, Lucien Favre oder Hendrik Weidand, der... Das ist ein harter Pick eigentlich schon, ich sehe da schon eine 33% Wahl. Nee, das wird ganz eindeutig. Ja, für Hendrik Weidand? Nee. Ach, so. Komm. Dann sind wir fertig. Frag Dieter, wurde abgeschafft. Official abgeschafft. Ja. Ihr könnt darüber lachen, aber es ist mir nicht leicht gefallen, weil so viel reinkam. Ja, nee, ich sag, okay, dann bin ich jetzt ehrlich. Ich habe mich mit Max vom Rasenfunk unterhalten. Ach, wo hab jetzt der Hure? Und dann war den ein Kriterium. Ich glaube, den Max vom Rasenfunk, den gibt's gar nicht. Das ist eine Fabelfigur. Wie dieses kleine schwarze Männchen aus Disenchantment. Nee, wie ein Einhorn. Das ist das Podcast-Einhorn. So, jetzt pass auf. Und er hat klipp und klar gesagt, ich würde euch gerne in unsere Podcast-Liste mit aufnehmen. Ja. Aber mit so einer Rubrik wie fragt den Dieter oder sowas, ja, könnt ihr einfach bei mir nicht punkten. Und das ist jetzt der letzte Versuch, um beim Rasenfunk aufzutauchen in der Podcast-Roll. Also ihr könnt natürlich auch hier nochmal, kann der Hörer einfach Moment, den Unmut. Beugst du dich gerade dem Establishment? Ist ja, der ist halt wieder verkauft. Also wenn etwas nicht das Establishment ist, dann wohl der Rasenfunk. Ja, dann ist nicht es viele der Rasenfunk, Menschen, weil der so edgy ist, genau. Die 6 Stunden lang sich die Zusammenfassungen der 4 Partien vom Samstagmittag anhören. Da muss man schon weit draußen sein, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz ist meine Frage noch nicht unangebracht. Das ist richtig. Ob ich mich dem Establishment. Du willst doch diese Podcast-Liste doch gar nicht erreichen, oder? Doch, ich möchte da drinnen vorkommen. Aber du hast sie doch schon via Twitter in den Mülleimer geworfen. Das ist richtig. Okay. Aber das ist genau dieses Bipolare, was ich zuvor bei VfB-Fan angesprochen habe. Ich habe das in den letzten Wochen anders genannt, aber okay. Ja, man kann es ja nennen, wie man will. Ja. Am Ende ist die rein medizinische Diagnose klar. Bipolare Störung bei Dieter. Was will man da machen? Wissen wir aber auch schon, wie die Sendung heißt. Nee, die heißt entweder, so machen wir jetzt Sendungstitelfindung noch in der Aufnahme. Also ich habe mal Renitent aufgeschrieben und wollte da noch ein Wortspiel draus machen. Ist mir und nicht wie läuft's mit dem Wortspiel? Nee, ist schon abgebügelt. Dann haben wir noch Early Access. Und Max vom Rasenfunk, ja, ist mit dem Standleitung. Max, hör mal, ich wollte die Folge sehen. Die schreibt die ganze Zeit, ja. Early Access, jetzt schickt er gerade ein Herz. wahrscheinlich, weil ich das nochmal angesprochen habe. Early Access habe ich als Sendungstitel. Dann habe ich als Sendungstitel Aktion Sorgendieter. Und was war jetzt die letzte Variante, die wir hier... Bipolare Störung. Also ich bin für Early Access. Guck mal, wie er sich jetzt was überlegt, weil es eigentlich ein ziemlich cooler Name ist, dass es nicht der Name sein darf. Das Problem ist, dass ich genau das heute schon in einem Tweet geschrieben habe und dann kommt mir das so vor, als ob ich meine eigene Hypewelle schwimme. Ach, was? Wenn einer groß genuges Penis Ego. Und Ego hat, seine eigene Hypewelle zu schwimmen, dann bist du das. Du bist entschuldigt. Du darfst, wenn du Bock hast, diese Sendung bipolare Störung nennen, aber auch nur, weil du so ein großes Ego hast. Du kannst ja auch bipolare Störung create und dann in Copyright machst du hinter, Enrico. Ja. Oder du nennst einfach Dieter, Folge 23, Ricky. Das halte ich mir für die 100. eigentlich vorgenommen. Aber du hast recht, dass wir die 100 erreichen. Ah, da spiele ich schon mit dem Feuer. Oh. Das stimmt. Wollen wir das festmachen, wenn wir... Nee, mach nichts fest. Ich sag nur 24-Stunden-Sendungen und was weiß ich, was wir uns schon festmachen. Genau, festmachen wir nichts. Nee. Also wir können festmachen, dass wenn wir die 100 zur Folge erreichen, sie nicht Ed Ricky Palm heißen. Das können wir festmachen. Das können wir auf jeden Fall machen. Da kriegt Ed Ricky Palms Ego einen eigenen Twitter-Account. Okay, den machen wir dann, ja. Ed Ricky Palms Ego, genau. Da kaufen wir von den Patreon-Einnahmen den Account Ed Ricky, dass mir der endlich mal gehört. Ja, so. Und wir wissen ganz genau, wer der erste Subscriber und Follower ist bei Ed Ricky Palms Ego. Das ist natürlich Ricky Palms. natürlich oder Max vom Rasenfunk. Aber Ricky Palm folgt nicht zurück. Natürlich nicht. Ich blockiere den. Ja, sind wir wieder bei der Bipolarstörung. Bipolarstörung, ne? Genau wie dieses T-Shirt, was ich früher hatte, wo vorne drauf stand, ich bin schizophren und hinten ich auch. Ja, so treffen wir uns dann wieder. Meine Fahrlehrerin in einer Fahrschule hatte, die war ganz fett, war die. Und die hatte in XXXXXXXXXL ein T-Shirt, wo Chillkröte draufsteht. Ja, das fand ich immer super lustig. Finde ich auch schön. Gibt's bei EMP übrigens. Dieses T-Shirt kostet 14,95 oder so. Na, dann bestellen wir uns das. Das muss es aber auch schon seit gefühlten 45 Jahren geben. Ja, das hat jeder Kiffer seit 64 oder so. Ich geh jetzt nach Hause. Tschüss. Guten Nacht. Gut. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.